Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 75 und wir nehmen heute am Sonntag, den 30. Januar 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg. Und in Wiesbaden ist mir wieder zugeschaltet die Stimme der Vernunft, Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Sascha, was ist mit dir los? Ich habe vorhin noch Micky Beisenherz gehört. Und jetzt komme ich nicht auf den Namen, die das Intro spricht, da sagt er dann zum Schluss, ach ja genau, und die Stimme der Vernunft, Bettina Rust. Und da habe ich gedacht, okay. Ja, und die Stimme der Vernunft, das passt ja auch hier zu unserem Podcast. Erstmal da muss ich hallo. Jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Und ich muss drüber nachdenken, ob 75 eigentlich sowas wie ein Jubiläum oder was Rundes ist oder nicht. Ja, also die Showtreppe ist ja schon wieder nicht bestellt worden. Corona hat das Ganze ja irgendwie auch wieder zunichte gemacht. Also das müssen wir verschieben auf die 100. Oh Mann, ich hätte gern so zwei überdimensionale Trompeten. Ja, ich auch. Aber ist doch schön, dass wir das schon so weit geschafft haben. Und ich will direkt trotzdem nochmal fragen, du hast ja eine kleine Podcast-Pause hier beim ESC Green Room gemacht. Wie ist es dir denn damit ergangen? Hast du die letzte Folge gehört? Ja, ich habe sie mir wirklich angehört. Also vielen Dank, dass vor allem an Bastian natürlich, dass er mich da vertreten hat in der Junior-ESC-Folge. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht, euch da zuzuhören. Ich weiß zwar nicht, wie in unserem Podcast so ein Satz kommt, wie ich schlafe manchmal gerne Samstagnachmittag beim Fußball ein. Grüße an Bastian, der das gesagt hat. Frechheit eigentlich, aber ansonsten bin ich froh, dass ihr das alles schön ohne mich besprochen habt und ich mich da nicht so über singende Kinder auslassen musste. Ja, also es war eine sehr schöne Runde mit ihm und wir sind da nochmal über alles, haben wir es nochmal Revue passieren lassen. Es war ja auch ein schöner Wettbewerb. Das ist die Folge 74. Die könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr vielleicht auch Spaß auch an so einem kleinen Ableger hat, den der Junior ESC ja vom ESC sozusagen ist. Und deswegen heute das Versprechen, dass nicht einmal Junior ESC irgendwie fällt. Also insofern können wir uns dann heute dem Eurovision Song Contest auch hier zuwenden. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch sogar gleich an, weil wir haben tatsächlich eine ganze Menge heute auf der Liste. Und wir haben es in der vorletzten Ausgabe ja auch schon angeteasert. Der deutsche Vorentscheid findet wieder im deutschen Fernsehen statt. Also es wird tatsächlich eine Fernsehsendung geben, die da heißt Germany 12 Points. Am 4. März wird das sein. Auf allen dritten Programmen der ARD und das Ganze wird moderiert von Barbara Schöneberger. Das haben von wir wem sonst? Von wem sonst? Und vielleicht nochmal für alle die da jetzt nicht so täglich sich in den ESC-Medien, in den Foren begeben, also es ist wohl schon sozusagen raus, aber noch nicht veröffentlicht, dass es sechs Acts geben soll bei diesem Vorentscheid. Es gab 944 Bewerbungen. Da gab es dann sozusagen eine kleine Abstufung, ich glaube so rund 40 Bewerbungen, die dann nochmal gesiebt wurden. Und ich glaube am letzten Wochenende war das bereits, da gab es dann in Berlin, hat man sich nochmal 25 Künstlerinnen und Künstler dann nochmal auf der Bühne angeschaut. Und Alexandra Wolfslast, die Head of Delegation, die sozusagen die Delegation der Deutschen anführt, hat zusammen mit Musikexperten aus den Hörfunkprogrammen die sechs Acts für den deutschen Vorentscheid ausgesiebt. Diese Kandidaten werden am 10. Februar bekannt gegeben in einer Pressekonferenz. Das kann man auch auf eurovision.de dann auch als Zuschauer dann auch verfolgen. Und es wird dann ab 28. Februar dann ein Online-Voting geben, das dann da startet bis zum 4. März. Da wird es dann in den ARD-Popwellen einen sogenannten großen ARD-ESC-Tag geben. Alle Songs der Vorentscheide werden rauf und runter in den ARD-Popwellen gespielt. Und abends am 4. März ab 20.15 Uhr läuft das Ganze dann auf den dritten Programmen. Ja, und wer dann die meisten Abstimmungspunkte dort erhält, der wird dann für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2022 in Turin antreten. Ich bin jetzt nochmal so über so ein paar Sachen nochmal drüber hinweggegangen, die ich mir hier auch noch aufgeschrieben habe, aber da möchte ich Sonja dir natürlich nochmal die Gelegenheit auch nochmal geben. Es gab jetzt sozusagen diese Feinjustierung. Wie hast du das jetzt aufgenommen? Ja, nee, klingt doch spannend. Also ich bin weiterhin großer Fan überhaupt von einem Vorentscheid. Ja. Also die Leute auch mitzunehmen in dieser Wahl, weil die letzten Male kam es ja doch dann einfach so über uns. So, natürlich wird da im Hintergrund geschaut und gesiebt und wie auch immer und dann aber so, ja, übrigens jetzt hier kurz vor der Tagesschau zeigen wir euch mal den Act so ungefähr. Da bin ich dann doch immer dafür, erstens mal auch eine Show irgendwie auf die Beine zu stellen und dann irgendwie den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie mitwählen können. Ob dann am Ende was Gutes dabei rauskommt, ist dann auch wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich ja Vorentscheids-Fan. Deswegen ist das gut, dass das alles so gemacht wird. Und ja, jetzt warten wir mal gespannt, wer es dann irgendwie wird. Also natürlich waren die Teaser, die wir dann da gesehen haben, also Alina, die dann da bei dem angesprochenen Casting irgendwie rumlief und man hat nur die Beine von irgendwelchen Auftretenden gesehen. Das war alles ein bisschen, naja, also wir machen jetzt Spannung, aber wir zeigen und sagen eigentlich gar nichts. Das hat nicht so wirklich viel gebracht, aber gut, sie sind dran und wir werden es bald erfahren. Ja, man macht das ja sehr, man macht es jetzt sehr geheimnisvoll auf Seiten des NDR. Man sagt sich ja irgendwie, ja, man will die anderen, die jetzt halt nicht unter den letzten sechs sozusagen sind, die möchte man davor schützen. Das finde ich allerdings immer ein bisschen schade. Es würde mich tatsächlich auch interessieren, wer da sozusagen auch in der engeren Wahl unter den letzten 25 irgendwie halt war. Also, aber das werden wir vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle auch nochmal hören. Da gibt es ja auch sicherlich auch einige Leute, die auch ganz gerne sich outen und sagen, Mensch, ich würde gerne mal beim ESC für Deutschland irgendwie auch mal antreten. Also insofern ist das ja auch eine ganz gute Geschichte und da freue ich mich ja natürlich auch drauf. Ne? Es ist halt auch, ich nehme an, dass die an irgendeiner Stelle denen wahrscheinlich auch zugesagt haben, dass es sozusagen erstmal so, ja, das bleibt unter uns erstmal die Bewerbung und die können dann sagen, ja, wir waren da in der Auswahl oder eben nicht. Mhm. Aber deswegen können sie dann halt nicht rausbrüllen und sie betonen das ja auch immer, dass sie die Künstler dann schützen wollen und sagen, ja, wollen jetzt sozusagen nicht hier Verlierer darstellen oder wie auch immer. Das läuft ja in anderen Ländern aber auch ganz anders. Da treten Leute 10-mal im Vorentscheid an und irgendwann gewinnen sie dann und da sagt auch niemand was dagegen. Aber so ist es halt und wenn sie sagen, sie sichern das zu, dass das erstmal alles geheim läuft, dann können sie das natürlich nicht mittendrin unterbrechen und sagen, wir zeigen euch jetzt doch, wen wir hier haben. Das ist natürlich klar. Da gab es ja noch so ein bisschen die Kritik daran, dass dieser Vorentscheid nur in den dritten stattfindet. Da wird es wohl aber auch, ich sag mal, eine kleine Aufwertung geben. Das kündigte man letzte Woche noch an, dass es ab 21. Februar sozusagen immer da, wo wir Börse vor acht oder so irgendwie halt sehen, wird es wohl an den Tagen Montag bis Donnerstag zwei Wochen lang einen ESC vor acht irgendwie halt geben, eine fünfminütige Sendung. Was da genau stattfindet, das ist wohl noch nicht so ganz klar, aber man will da wohl so ein bisschen auf den Vorentscheid auch einstimmen. Also man will da sozusagen von der ARD dann die Leute auch in die dritten Programme dann ziehen. Ich glaube, das ist auch schon mal eine ganz gute Werbeaktion und die Beteiligung der Popwellen, das finde ich natürlich irgendwie auch ganz schön, dass es da auch eine gute Zusammenarbeit irgendwie halt auch gibt. Ich freue mich auch auf den deutschen Vorentscheid. Was wäre bei dir so an Wünschen, was du gerne hören würdest, was du vielleicht für Genres gerne hören möchtest? Genres, auch um Gottes Willen. Nichts mit Bläsern. Alles andere könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also auch mal ein Schlager oder Hardrock oder keine Ahnung, Volksmusik. Ja, weißt du, da müssen wir ja wieder, muss man ja wieder abstufen, weil Rock beim ESC ist ja nicht gleich Rock in der echten Welt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja so eine Regel, die feststeht. Also ja, mal sehen, womit die Leute kommen und vor allem, was da dann jetzt ausgewählt wird. Und deswegen, da bin ich erstmal offen. Also Genres, weißt du ja, bin ich ja bei vielen irgendwie unterwegs und so. Ich freue mich ja auch immer über so einen schönen Singer-Songwriter, aber auch über einen guten Band-Sound oder, also beim ESC immer ein bisschen schwierig, wenn das alles vom Band kommt, aber grundsätzlich, deswegen bin ich da jetzt einfach mal offen. Und ein Wort noch zu dem, was du eben gesagt hast mit dritten Programmen und so weiter. Was sie ja natürlich auch machen, ist, dass sie online ein bisschen aufwerten, ne? Also klar, man konnte das auch immer schon online gucken, wenn irgendwie so Vorentscheide waren oder so, aber durch diese Online-Abstimmung, die ja dann auch schon im Vorlauf stattfindet, ziehst du ja auch mehr Leute irgendwie da drauf, auf diese Plattform, und online kannst du es ja dann auch immer verfolgen. Das wollte ich dazu noch sagen. Das finde ich natürlich als Onlinerin generell auch ganz gut. Ja, ich glaube, das macht ja heute sowieso Sinn, irgendwie das auch sozusagen über alle Kanäle auch zu spielen, ne? Also, dass das auch sich noch besser miteinander verzahnt. Wir hörten ja jetzt auch gerade auch in diesem Film, wo Alina Stiegler dann auch nochmal mit Alexandra Wolfslast dann auch nochmal gesprochen hat. Man hat so ein bisschen so Atmosphäre irgendwie auch reingekriegt. Da war dann auch so ein bisschen zu hören, dass es jetzt auch Aktivitäten auf TikTok irgendwie auch gibt. Der Broder wird dort sozusagen die ESC-Präsenz Deutschlands irgendwie bei TikTok bearbeiten und da wohl wie so ein rasender Reporter wohl irgendwie auch Veröffentlichungen dann tätigen. Also ich glaube, dass das schon an vielen Stellen jetzt auch tatsächlich ein bisschen modernisiert wird, und das ist immer super. Und ja klar, und online, sowas muss natürlich heute auch unbedingt auch mitspielen. Und ich glaube, es wird ja dann auch bei eurovision.de übertragen. Es wird in den Mediatheken übertragen, also so, dass auch die ausländischen Fans das natürlich auch gucken können. Also insofern ist das, glaube ich, eine runde Sache. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was erwartet uns da für Musik. Also ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Ich finde das klasse, dass das gemacht wird, und ich habe trotzdem auch so ein bisschen so das Gefühl, ich glaube, es wird auch gut. Also ich habe da eigentlich ein ganz, ganz schönes und ganz gutes Gefühl. Ja, wir probieren auch dort vor Ort zu sein. Das ist natürlich wegen dem großen C auch ein bisschen anspruchsvoller, sage ich jetzt mal. Da wissen wir, glaube ich, dann vielleicht in 3-4 Wochen irgendwie halt mehr, wie da unsere Aktivitäten sein werden. Wir bleiben aber auf jeden Fall auch für euch dran und gucken uns das dann auch wirklich dann genau an. Wir robben uns ja jetzt sozusagen von Event zu Event. Dann gehen wir doch mal auch zur Musik, beziehungsweise zu den Künstlern, die jetzt schon auch seit unserer vorletzten Sendung auch bekannt gegeben wurden. Relativ kurz nach unserer letzten Sendung im Jahr 2021 oder in der vorletzten Sendung hat es eine Entscheidung auch in Tschechien gegeben. We are Domi oder Domi heißen sie. Ich höre da schon jemanden brummen. Ja, ganz kurz gesagt, das ist eine Gruppe, die 2018 in Großbritannien gegründet wurde, eine Elektro-Pop-Band. Die leben allerdings aber in Prag. Die Mitglieder kommen aus Tschechien und Norwegen. Der Sound der Gruppe vereinigt Dance, Elektro, Scandi-Einflüsse. We Are Domi setzten sich gegen 6 andere Acts beim tschechischen Vorentscheid durch. Die Aufteilung war 50% der Stimmen kam von einer Jury, 25% durch das tschechische Publikum und 25% durch internationales Publikum. Also man konnte sich da auch selber da mal einloggen als internationaler Fan. Ja, du bist nicht so ganz glücklich, Sonja, ne? Du hattest da jemand anders im Auge. Nee, das haben wir ja da auch in der entsprechenden Folge besprochen. Also, ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also, das ist so ein, der Song ist okay. Der baut sich auch ganz spannend auf. Ich finde, der krepiert zum Refrain raus total in Richtung Fahrstuhlmusik, leider. Ich hoffe, dass der auf der Bühne ein bisschen was hermacht. Weil eigentlich, man denkt so, ja, doch, das kommt gut, und dann ist er am Ende irgendwie so beliebig dann doch. Aber die hatten so einen guten und spannenden Song in ihrer Vorauswahl mit Jesinki von Judy, die ich auch interviewt hatte. Hatte ich ja auch alles schon erzählt in der letzten Folge, aber ich verstehe das nicht. Wie kann man da so einen spannenden Song, den man auch so geil inszenieren kann, so eine spannende Künstlerin, und dann wählt man irgendwie sowas, was vergleichsweise 0815 ist, also ohne, dass ich die jetzt abwerten will, die Band oder so, das ist ja alles, das ist alles solide und okay, aber das verstehe ich wirklich nicht. Also das ist, das, nein, das ärgert mich auch, weil das hätte so ein guter und spannender Auftritt werden können. Muss ich durch. Aber wen die da auch alles angekarrt haben für ihre komische, ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast, dieses Video, weil man wusste ja erst gar nicht, wann wird das denn wie verkündet. Mhm. Und dann stand auf einmal auf dem Kanal dann dieses Video online, und da wurde ja nach und nach so diese komische internationale Jury ja, irgendwie so einer nach dem anderen zugeschaltet und hat dann Punkte vergeben, und dann wurden die anderen Punkte da so draufgeschüttet. Und wer da alles so diese internationale Jury war, also tauchte dann irgendwie so Viktor Krone auf einmal auf und gab da Judy irgendwie die wenigsten Punkte und so. Ich dachte, was denn jetzt los? Ja, warum darf der da bei euch die falsche Musik wählen? Also war alles ein bisschen seltsam, und vor allem war auch das vorab seltsam, weil ich hatte ja dann auch mit ihrem Management und so zu tun mit diesem Video. Video mit dem Interview. Und hab die dann gefragt, sag mal, wisst ihr, wann das verkündet wird? Also wann eben diese, weil wir wussten ja, ein Tag wurde, glaube ich, gesagt. Also das Online-Voting ist am Tag davor ausgelaufen, und dann hieß es ja, am nächsten Tag wird verkündet, wer jetzt halt das Ticket kriegt. Und die wussten dann auch keine Zeit. Und dann haben die versucht, das rauszufinden, wo ich erstmal dachte, habt ihr nicht mal selber schon versucht, das rauszufinden? Weil das, ich kann jetzt nicht, also wenn ich mich das frage, dann müsst ihr euch das ja erst recht fragen. Ja, ich frag nochmal nach, und ich frag nochmal den. Und mir hat dann irgendwie der Manager eigentlich so stündlich Updates geschickt. Ich habe jetzt nochmal den gefragt, und ich glaube, das ist eher abends, und jetzt nochmal hier und jetzt nochmal da. Und ja, und dann ist die Entscheidung gefallen, seitdem habe ich keine Mail mehr von ihm gekriegt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Okay. Aber ja, also das war alles ein bisschen seltsam, diese ganze Verkündung und so weiter. Aber naja, jetzt haben wir halt den tschechischen Act, ne? Rico hat uns noch geschrieben, er ist total auf deiner Seite. Er hätte auch lieber den anderen tschechischen Beitrag irgendwie halt gesehen. Er war auch ganz fest davon überzeugt, dass der Song eigentlich gewinnen muss. Umso enttäuschter ist er da natürlich drauf. Aber er sagt sich, na gut, man kann sich das ja dann auch immer mal wieder anschauen. Und das tröstet ihn dann so ein bisschen. Na, ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Ich frage mich das auch immer so. Der Song ist ja da, und den kann man ja auch hören, und das ist ja alles super. Das ist ja wirklich ein Gewinn. Aber so manchmal bei diesen Vorentscheids, das ist ja wirklich, also das ist echt so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist auch so eine Grube, in die man reinfällt, wo man nicht mehr rauskommt. Also so, da verliebst du dich in so einen Song, und dann am Ende schafft ihr das nicht. Und dann passiert das beim nächsten Mal wieder und so weiter, und denkst, Alter, dieser Contest, der könnte jetzt so viel geiler sein, und jetzt ist da so 0815 Musik. Also ich bin da hin und her gerissen, wirklich, weil dieses Argument, das habe ich ja auch. Also ich packe dann sowas auch auf meine Playlist und höre das weiter und so, aber dann guckst du den ESC an, 2 Wochen lang in unserem Fall, und denkst dann immer, da könnte jetzt schon was Geileres stehen. Ja, genau, hier könnte ein geilerer Song stehen, ne? Das ist so auf der Bühne, genau. Und es war schön, als ich das früher nicht wusste. Ja, das ist ein Vorteil. Das ist sicherlich vielleicht auch einer der Nachteile bei einem Vorentscheid, weil natürlich das Publikum vielleicht auch eher dann auf die Dinge reagiert, die sie sowieso schon kennen. Also Domi sind jetzt, ich finde es ganz unterhaltsam, der Fuß kommt ins Wippen und so. Ich teile aber auch deine Meinung, dass das nichts ganz Besonderes ist. Das ist, glaube ich, so ein Song, den kann man auf dem Dancefloor, dann kommt man sofort zum Instanzen und so weiter. Aber man kann sich vielleicht nach 3 Minuten auch nicht mehr dran erinnern, wie war der jetzt eigentlich. Also da ist nichts Besonderes dran. Bei dem anderen Song war es natürlich sehr künstlerisch, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dann auch immer ist ein Risiko, das dann vielleicht sowas zu bringen. Aber das kann natürlich eben halt auch passieren. Das geht mir ähnlich. Also, dass ich dann schon irgendwie so denke, irgendwie bei manchen Ländern, oh Mensch, da könnte jetzt das, also ging mir letztes Jahr bei Norwegen so, wo ich so dachte, komm Leute, dieser Tix. Aber ja, natürlich, das ist natürlich, wenn jemand so eine so eine große Fanbase im eigenen Land hat, ja, dann ist der natürlich auch der Favorit, egal was der da auf der Bühne dann singt. Und das ist natürlich dann ähnlich so. Aber also, wir sind das mal Rezept, schon. Das Rezept, du brauchst entweder eine große Fanbase oder du brauchst Viktor Krone. Ja, genau. Genau, der dann da irgendwie Geld dafür kriegt, dass er irgendwie für Domi abstimmt. Das wollen wir hier nicht behauptet haben. Das ist vielleicht immer ganz klar, ne? Ich glaube, der hat einfach nur einen schlechten Geschmack. Also, ja. Da braucht er gar kein Geld. Ja, genau. Aber eine schöne Frisur. Egal, weiter. Aber wo wir gerade bei Norwegen sind, obwohl es hier um Griechenland geht, Griechenland hat auch am 15.12. ihre Teilnehmerin benannt, nämlich Amanda Tjenfjord. Das ist allerdings auch ihr Künstlername, weil das, glaube ich, das Dorf oder die Stadt ist, in der sie lebt und aufwächst. Und 24 Jahre alt ist sie, wahrscheinlich haben Griechenland jetzt so erkannt, dass sie vielleicht so des Öfteren auch mal Exilgriechen rekrutieren. Und das haben sie jetzt dieses Mal auch wieder gemacht. Diesmal wohnt die Griechin eben halt dann in Norwegen. Und es gab vorher eine interne Auswahl bei ERT, dem griechischen Sender. Da musste sich Amanda gegen 4 weitere Kandidaten in einem internen Auswahlprozess durchsetzen. Ich sagte schon, sie lebt in Norwegen und geboren ist sie allerdings auch in Griechenland. Und während ihres Medizinstudiums in Trondheim wurde sie von einer Plattenfirma entdeckt und unter Vertrag genommen. Einen musikalischen Vorgeschmack kann man bereits mit ihrer EP First Impression gewinnen. Ach ja, die habe ich sogar auch bei Spotify gestern nochmal durchgehört. Das ist, ja, wie soll ich sagen, sehr chillige Musik, lässt sich aber gut anhören. Und ihr in Norwegen bisher erfolgreichster Song ist Then I Fell in Love. Und ihr Song Trouble Water wurde zudem als Soundtrack in der Netflix-Serie Spinning Out verwendet. Die Serie habe ich selber nicht gesehen. Ich weiß nicht, kennst du die? Spinning Out? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich habe ja schon erzählt, dass ich überhaupt keinen Netflix-Account habe im Moment, dass ich mir den einen Monat da für den ESC-Film geholt habe. Ja. Also wie gesagt, sehr, sehr chillige Musik kann man, setze ich euch nochmal in die Shownotes, diese EP kann man sich gut anhören, sind glaube ich 3-4 Titel sind das und da kann man mal gespannt sein. Also wie gesagt, der Name des Titels, des Songs ist noch nicht genannt worden, da sind wir dann mal gespannt. Die einzelnen Länder haben ja noch Zeit, bis Mitte März dann ihre endgültige Fassung dann auch bei der EBU irgendwie halt einzureichen. Kanntest du vorher die Sängerin irgendwie aus irgendwelchen Umfeldern? Nee. Hast du dir was angehört? Nicht. Und das auch nicht. Das sage ich ja hier öfter mal, dass ich das eigentlich manchmal mache, manchmal auch nicht, in dem Fall nicht, weil, ja, du weißt ja eh nie, am Ende wird es dann doch was ganz anderes. Aber ich habe bei ihr tatsächlich noch nicht reingehört. Ich würde ihr vielleicht raten, dass sie nur unter ihrem Vornamen auftritt, weil der Nachname doch ein bisschen schwierig ist für Nicht-Norweger. Der Nachname, aber das werden wir dann sehen. Ja, das denke ich mal, dass sie nur mit ihrem Vornamen antritt. Das machen die ja auch oft. Ja, sind wir mal gespannt. Das wird also auch interessant. Ja, ich will nur immer, wenn die Künstler genannt werden, die und die haben wir jetzt ausgesucht, dann hätte ich nur immer gerne auch so ein bisschen, wann kommt denn der Song? Weil manchmal kommt der dann so aus dem Nichts oder so. Also da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen der Zeitplan. Das haben wir jetzt bei mehreren. Aber ja. Da stehen wir jetzt halt da und okay, Künstlerin Hammer, aber jetzt warten wir halt mal ab. Ne? Ähnlich ist es Anfang Januar wurde, das war ja ganz niedlich eigentlich, zunächst erstmal ein Kinderfoto gepostet von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin aus Montenegro. Da sollte man dann erstmal erraten, wer könnte das sein? Und das wurden dann so in verschiedenen Hürden wurde dann mitgeteilt, so ja, ist, weiß ich, kommt aus Montenegro und das nächste Mal hieß das dann so, ja, hat auch schon mal versucht oder zweimal versucht, auch beim ESC teilzunehmen und so weiter. Und dann wurden wir am 10. Januar eines Besseren belehrt, nämlich Vladana Vucinic. Der Song heißt Breath, ist allerdings auch noch nicht veröffentlicht worden. Also hier wissen wir dann schon mal den Titel des Songs. Also das ist nochmal eine andere Strategie. Wie ich schon eben sagte, Die Künstlerin hat mal schon bereits versucht, 2005 und 2006 am nationalen ESC-Vorentscheid teilzunehmen. Und jetzt hat es allerdings erst 2022 geklappt. Sie ist bekannt geworden. Es gibt bei MTV Ableger MTV Adria. Da hat sie 2010 ein Album herausgegeben, Sinner City. Das ist so ein Video mit so Animationen, so in, ja, nicht schwarz-weiß, aber so sehr dunkel gehalten. Das ist da wohl damals rauf und runter gespielt worden. Das war wohl ein großer Erfolg. Aber seit 2010, zumindest bei Spotify, findet man da erstmal nicht besonders viel Neues von ihr. Aber dieses Sinner City ist ein bisschen, ja, düster, dunkel und so. Werden wir mal gucken, was da irgendwie halt teilnimmt. Und was bei Montenegro noch ganz schön ist: Das Land nimmt nach einer zweijährigen Pause wieder am ESC teil. Sie hat ein bisschen Geldprobleme, was noch ganz amüsant war, aber was ich dann wiederum ganz, ganz gut fand, das waren wohl irgendwie 135.000 Euro, die sie damit eingespart haben. Und das haben sie gleich investiert, damit die Reporter ordentliche Autos haben, um dann verkehrssicher sozusagen durchs Land fahren zu können und von da aus dann zu berichten. Und das finde ich ja eigentlich dann auch wiederum ganz positiv, dass man dann auch, wie gesagt, so ein bisschen auch an seine Reporter denkt, wie das so ist. Vladana, da kennst du jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz viele Facts wahrscheinlich, ne? Nee, überhaupt nicht. Du hast ja gerade schon alle Facts runtergebetet. Also die Schnitzeljagd fand ich auch ganz süß. Also so, dass man so ein bisschen schon so eine Fährte legt und die Fans so ein bisschen rätseln lässt. Ich glaube, es sind ja auch einige dann trotzdem schon drauf gekommen, dass sie das wohl sein könnte. Mhm. Also gerade mit den Hinweisen. Ich glaube, sie hatte bei sich dann auch ein ähnliches Kinderfoto mal gepostet oder so. Also wo man so ein bisschen zumindest die Ähnlichkeit sehen konnte. Es war nicht dasselbe Foto, aber man dachte, ah, das ist sie vielleicht. Und ja, mit so ein paar Hinweisen war es dann auch zumindest eingrenzbar. Aber ja, auch da ist es wieder, wir müssen jetzt auf den Titel warten, wann der kommt. Und dann machen wir uns ein Bild davon. Ja, und dann hat sich gestern am Samstag eine richtig für mich schöne, für mich eine richtig schöne Meldung. Ja, jetzt überzeug mich bitte. Das ist deine Bühne. Also, ja, genau, das meine. Und du kannst ja dann noch deine Ergänzung dazu geben, die du mir dann gestern noch geschrieben hast. Oh Gott, müssen wir schauen. Ich bin gerade am Überlegen, irgendwie für Anfang bis Mitte März wurde ein Vorentscheid in Moldau angekündigt. Der sollte da stattfinden mit, ja, ich glaube, auch so wie jetzt gestern mit 28 Teilnehmern. Auch Moldawien hat natürlich mit dem großen C zu kämpfen und die haben sich jetzt gesagt, Mensch Leute, diesen Vorentscheid, den können wir überhaupt nicht stemmen. Die Zahlen sind einfach so hoch. Wir machen jetzt ab Samstagmittag eine Audition. Die wird auch live übertragen im moldawischen Fernsehen und irgendwann gegen Abend werden wir uns dann entscheiden, für wen wir uns da entschieden haben. Ich habe es mir selber nicht angehört, aber als ich dann irgendwann ploppte das dann auch bei Twitter irgendwie halt hoch, dass Stop schießt du und Frati Avatov gewonnen haben mit Treno Letzul. Die Stop She's Do, die kennt man ja bereits schon vom ESC 2005. Das war die Oma mit der Trommel. Und 2011 sind sie dann auch nochmal angetreten für ihr Land. Da sind sie ja so auf so Einrädern irgendwie halt gefahren mit hohen spitzen Hüten. Also immer irgendwie so ein bisschen sehr viel so mit Spaß und so weiter. Und dann habe ich mir erstmal die Live-Version angehört, die so mit Quetschkommode, und es ist wirklich super gute Laune. Und da habe ich so gedacht, hey, was ist das denn klasse? Dann bin ich nochmal weiter gegangen. Bei YouTube gibt es dann auch noch einen etwas längeren Videoclip, der geht eigentlich insgesamt 5 Minuten, weil davor noch eine kleine Geschichte irgendwie halt ist. Man sieht da ein Mann, der einen Teppich auf der Schulter trägt und der will jetzt sozusagen von Chișinău in Moldawien nach Bukarest, nach Rumänien mit der Bahn fahren. Da gibt es wohl irgendwie so eine Linie, die diese beiden Hauptstädte miteinander verbindet. Und da entwickelt sich so eine Situation, wo sie dann alle, wo die Band da Musik spielt. Es ist einfach gute Laune. Es macht wirklich Spaß. Ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, ja, also die werden es mit Sicherheit auch bis ins Finale irgendwie halt schaffen, weil ich glaube, dass Moldawien da auch, glaube ich, noch auf der Bühne noch ein bisschen noch was Lustiges irgendwie auf die Beine stellt. Und ich weiß, da werden einige jetzt sagen, boah, das nervt mich total, kann ich auch super verstehen, aber so für die gute Laune oder wenn man sich das auch so überlegt, dann nachher so beim ESC, da muss auch mal irgendwas auf die Bühne kommen, was einfach gute Laune macht. Also böse Zungen könnten jetzt sagen, man stelle sich mal vor, man ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Süden im Urlaub, nachts um 2 hat, weil es so warm ist, das Fenster auf und unterm Fenster feiern die Leute immer noch und spielen diese Musik. Also so ist das wahrscheinlich dann für die Leute, die das jetzt so überhaupt nicht irgendwie halt mögen. Aber mich hat es gestern Abend irgendwie jetzt schon mal sehr, sehr froh gestimmt, weil im Moment noch so die Line-Up, ist so, naja, wir kommen ja jetzt gleich auch noch zu zwei anderen Beiträgen irgendwie, die auch aus einem Vorentscheid irgendwie halt entstanden sind. Und ich fand es einfach, ich fand es großartig, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, Sonja, jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Also mich hat es erstmal überhaupt nicht abgeholt. Also es fing erstmal damit an, dass du hast ja gerade beschrieben, wie es da zur Entscheidungsfindung kam. Das kam für mich ja völlig aus der kalten Hose, dass die dann auch noch an dem Tag gestern da mit sowas rumkamen. Ja. Also so, okay, Moldau hat einen Beitrag, na gut. Und ja, ich mir es angehört, dachte, naja, also für mich macht es nicht die gute Laune. Es ist ja wirklich, wie du sagst, das beschreibt mein Leben ganz gut. Man will eigentlich schlafen und Leute nerven mit sowas. Also, ja, ja, genau, genau. Es ist, ja, ich weiß, es will gute Laune machen und so und es ist ein bisschen witzig und ja, dieses Folklore mit Rock'n'Roll gemischt und dann müssen sie auch sich dringend noch dieses Hey Ho, Let's Go von den Ramones ausleihen, was ja auch wirklich, also ich habe dir das zuerst geschrieben, hier, die sollen die Ramones in Ruhe lassen und du wusstest erst gar nicht, was ich meine, aber dann stand ja tatsächlich auch auf Eurovision TV, dass es Absicht war, also dass sie diese Zeile sich extra ausgeliehen haben, um dann eben auch dieses Folklore und Rock'n'Roll dann irgendwie danach zu erklären, was sie da mischen, ja, also so bisher holt es mich überhaupt nicht ab. Was man aber sagen muss, dass diese Band, du hast ja eben die zwei Auftritte beschrieben, die sie schon beim ESC hatten, das sind zwei Auftritte, finde ich, die man sofort wieder vor Augen und in den Ohren hat. Ja, ja. Also das ist super hängen geblieben. Mhm, und gut, kann natürlich sein 2011, weil ich auch vor Ort war, aber trotzdem, wie du sagst, Einräder, Spitzenhüte, sofort, die Oma mit der Trommel sofort. Auch so, ja, genau. Sofort, mhm. Sehe ich sofort vor mir, habe ich sofort irgendwie Zeilen im Kopf, so komisch diese Zeilen auch waren, Zeilenmelodie im Kopf. Also das ist immer irgendwie hängen geblieben. Die haben da immer eine Show gemacht, die irgendwie was ausgestrahlt hat. Deswegen kann ich mir das mit dem Kommen ins Finale auch gut vorstellen und bin gespannt, was sie da auf die Bühne zaubern. So holt es mich jetzt erstmal noch nicht ab und hat bei mir jetzt erstmal keine positiven Auswirkungen auf meine Laune. Aber wie gesagt, da die Band, die ja jetzt, ich weiß nicht, diese Frati Advahov, das sind, glaube ich, sind das zwei oder so? Das sind Brüder ja, auf jeden sind, Fall. Ich, das mehrere. Sind auch nochmal, ja, ja. Mhm. Das sind auch nochmal zusätzlich. Da müssen wir schauen, was das irgendwie dann noch zur Bühnenshow beiträgt. Aber also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, da sehe ich auch noch Potenzial. Aber so der Song an sich, der macht jetzt erstmal nicht so viel mit. Ja, ich habe den mehrfach auch gestern gespielt irgendwie. Und ich, meine Nachbarn werden wahrscheinlich auch schon wieder gedacht haben, oh Gott, es ist wieder ESC. So, und aber ich habe so gedacht, ich weiß gar nicht, es ist ja oft so bei solchen Geschichten, irgendwie hat das mein Humorzentrum irgendwie halt getroffen. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, super, auch, also ist ja dann auch so, wo ich so denke, ja, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal auch mit dem Vorentscheid, wo ich auch so, ja, ich muss jetzt keine Spaßlieder haben, aber das kommt immer ganz drauf an. Ja, und das stimmt, ist, genau, und das warst du doch. Ja, ja, ja, aber es kommt immer drauf an, wenn das Humorzentrum dann auch erreicht ist, und das ist bei dem Ding. Es kann sein, dass es sich bei mir in 4 Wochen, dass ich so denke, okay, jetzt kann ich es auch nicht mehr hören. Aber so irgendwie, ich glaube, das wird 3 Minuten gute Laune. Die Leute werden es abfeiern. Und wie du schon sagst, das glaube ich auch, die werden auch 2022 sich irgendwas überlegen, wo wir dann auch in 10 Jahren sagen, ach ja, guck mal, das waren die mit, weiß ich nicht, auf Bällen irgendwie halt balanciert sind oder so, keine Ahnung. Was die den Zug in Brand gesteckt haben. Genau. Auf der was werden wir mal sehen, was Herr Kirkorov sich da noch einfallen lässt. Gottes Willen, ey. Und ja, aber wie gesagt, meine gute Laune ist damit gestern Abend so dann gehoben worden und ich find's erstmal ganz, ganz schön. Ja, das war zu den einzelnen Titeln, die wir, die jetzt so bekannt gegeben worden sind. Und dann kommen wir doch mal in die Vorentscheidssaison, die ja bereits im Dezember angefangen hat. Wobei natürlich, es gab ja schon eine Vorrunde im November vom SD Laul in Estland. Aber das wollen wir jetzt mal nicht so mitzählen, weil die richtigen beiden Halbfinals und Finale von SD Laul in Estland, das kommt ja erst noch. Aber die Albaner haben natürlich wieder ihr Festivali i Kengis abgehalten. Das war sogar die 60. Ausgabe. Also sie haben sogar Jubiläum gefeiert. Und das wurde wieder an 3 Abenden durchgezogen, am 27., 28. und 29. Dezember. Und das Festival wird gleichzeitig auch als ESC-Vorentscheid sozusagen genutzt. Und sie haben 20 Teilnehmer daran teilnehmen lassen. Das war eine Mischung aus sogenannten Big, also die etablierten Künstler, das waren 14, und 6 Newcomer, wovon 3 dann nachher beim Finale antreten durften. Ja, vielleicht erstmal zum Festival selber. Ich habe es mir, ich habe es am ersten Abend geschaut. Dann kriegte ich meine Booster-Impfung in der Woche. Und ich habe mir noch die, ich glaube, das war am 28. Da habe ich diese Show gesehen, wo die 14 Big mit albanischen Legenden des Festivals sozusagen mit ihrer Nummer dann auch performt haben. Und das Finale habe ich mir gar nicht angucken können, weil ich da überhaupt nicht an Bord war. Habe es mir aber jetzt gerade vor ein paar Tagen dann noch mal reingezogen. Und hab's mir angeschaut. Du hast dir das Festival i Kengis, glaube ich, angeschaut, ne? Ja, teilweise. Also ich habe die erste Nacht so zum Teil geguckt. So immer mal so nebenbei. Also habe auch nebenbei was anderes gearbeitet, aber habe das hier so laufen lassen, um mich so ein bisschen einzugrooven. Die zweite Nacht habe ich dann ausgelassen. Also so dieses Legenden-Ding und so, da hatte ich dann wirklich auch anderes zu tun, weil es war ja zwischen den Jahren, hast du ja schon gesagt, da hatte ich halt auch total viele Dienste und so. Habe ich viel gearbeitet und das Finale habe ich mir dann aber auch schon wieder angeschaut und das ist jetzt ja tatsächlich schon über einen Monat her, das heißt, deine Erinnerungen mit nachgearbeitet sind wahrscheinlich viel frischer als meine. Ja, mal gucken. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie so Pop-Art-mäßig aufgebaut war und das eigentlich ganz witzig war und ja, nette Beiträge und was ja auffällig war, dass sie zum ersten Mal, ich glaube, es war zum ersten Mal, korrigier mich, auf Englisch singen durften, wenn sie wollten. Ja, ja. Also es haben dann gar nicht so viele gemacht. Also oder dann nur so zum Teil, zur Siegerin kommen wir ja auch gleich noch, die hat das ja zum Teil dann auch gemacht, aber es sind doch sehr, sehr viele dann bei der Landessprache geblieben. Also es war ja ganz oft so in der Vergangenheit, dass der Gewinner, die Gewinnerin dieses Festivals dann halt später den Song nochmal auf Englisch rausgebracht hat für den ESC und dann auch Englisch gesungen beim ESC. Und dieses Mal durften sie es halt schon im Vorfeld ändern, wenn sie wollten. Und das ist mir noch so hängen geblieben und dass das nicht so viele gemacht haben halt. Ja, ich wiederhole mich da ja auch immer wieder. Es wird dieses Festival wird echt immer professioneller und man sieht, dass es mir jetzt auch wieder aufgefallen, wie geil das eigentlich auch ist, sowas zu machen mit einem richtig fetten Orchester. Das ist eigentlich, wirklich eine coole Sache. Und wie du schon sagst, die haben das in so einer Pop-Art-Umfeld dann auch gemacht, auch im Vorfeld auf der Seite des albanischen Fernsehens haben sie ja dann auch die Künstler dann auch in so Pop-Art-Bildern sozusagen dargestellt, also so wie gezeichnet. Das hatte auch so eine grafische Linie, was ich irgendwie ganz, ganz toll fand. Und ja, das, also man konnte sich das wirklich sehr, sehr gut anschauen. Womöglich hätte es wahrscheinlich auch gereicht, nur dieses Finale irgendwie halt auszurichten. Dieses Geplänkel, diese zwei Abende davor, das war dann natürlich einmal, um sozusagen auch die Newcomer dann zu ermitteln. Aber es war dann auch so ein bisschen, glaube ich, auch eher um sozusagen die ja, dieses Jubiläum dann auch halt dann zu feiern und dann zu ja, hochleben zu lassen. Insofern war das irgendwie eine ganz gute Geschichte. Ja, wenn wir mal den Ausgang uns ansehen, Ronella Hayati hat das gewonnen mit, ich glaube, es wird Secret ausgesprochen, also nicht wie Englisch Secret. Das ist ja so halb albanisch, halb englisch. Du sagtest das ja eben auch schon so. Da haben wir wahrscheinlich. Da habe ich gleich noch was zu sagen. Ja, dann sag mal. Nee, ich hatte ja eben schon gesagt, sie hat sich das ja dann teilweise auf Englisch gemacht. Sie hat es im Song Secret ausgesprochen, also das albanische Wort. Und dann hat es mich sehr gestört, dass sie das Englische falsch betont hat. Also es ist ja normalerweise Secret und Secret. Das hat mich echt gestört dann in ihrer englischen Version, ja, dass sie das englische Wort so betont hat, wie man es in Englisch nicht betont. Aber gehen wir davon aus, dass es irgendwie noch vom Albanischen herkommt oder so. Und könntest du jetzt schon mal sagen, also sie arbeitet ja an einem Revamp oder wahrscheinlich gibt es den auch schon, aber hat den bisher nur angeteasert auf ihren sozialen Kanälen. Und ich meine, das waren nur so ein paar Sekunden, aber ich glaube, da war auch wieder das Englische zu hören. Mhm. Also es wird dann entweder so ein Mix, wie sie ihn jetzt vorgetragen hat, oder es wird komplett Englisch. Und bitte, bitte betone das nicht so falsch, das ist schlimm. Und natürlich ist es, wenn wir es jetzt geschrieben vor uns sehen, dann kommt wieder die Abteilung, hahaha, der singt Brokkoli und sagt, hahaha, ja, der singt über ein Sekret. Ja. Ja, also ja, nee, das wollte ich nur dazu sagen. Diese Betonung auf Englisch hat mich super gestört. Ja, man sieht es ja schon alleine, die Version, die man auch in den Streaming-Diensten ja auch irgendwie sehen kann, die ist ja 3 Minuten 40 oder so. Von daher muss es ja schon eingekürzt werden. Aber vielleicht ist es diesmal die Chance, dass es nicht so verschlimmbessert wird, weil es dann sowieso schon in dieser Mischform dann auch gesungen wird. Schauen wir mal. Was sagst du denn zu dem Lied? Also, um, glaube ich, mal so ein bisschen was aus unserer Diskussion dazu schon zu zitieren, es ist sehr wirr. Das siehst du, glaube ich, ähnlich, weil wir hatten schon darüber geschrieben. Also, es ist eigentlich, ich finde, es hat schöne Elemente. Also, es ist ja so ein bisschen so ein Chorgesang, der das so hebt zwischendrin und dann auch so, dann mal wieder kraftvoll und so. Aber es ist wieder so dieses typische zu viel in einem Lied. Also ich bin ja dann doch eher für einen straighten Popsong und dann ist dann wieder hier und dann wird da nochmal abgestoppt und dann klingt sie da auf einmal komplett wie Ruslana und dann da kommt wieder Chor und da wird so wieder so gestampft. Also mir ist da zu viel drin ohne richtige Linie. Aber es war eins der besseren Lieder. Ich hatte einen anderen Favoriten, ist jetzt auch natürlich wie immer, ne? Also ich bin immer für irgendwen, der am Ende nicht gewinnt. Aber es ist schon okay. Am Auftritt ist mir noch aufgefallen, natürlich auch so ein bisschen durch Orchester und Chor und Tänzer und so. Aber sie war am Anfang im Bild und ich glaube, sie hat dann kurze Zeile am Anfang und dann steht sie da. Und die anderen machen dann irgendwie die Instrumente, fangen an und so. Und dann siehst du sie aber fast eine halbe Minute einfach nur da stehen und atmen. Und in also die Luft so, blicken, ne? So schwer atmen. Mhm. Genau, guckt durch die Gegend und atmet so ein bisschen schwer. Also nicht von wegen, oh, es ist alles so anstrengend, sondern eher so wie, gleich laufe ich los. Gleich gebe ich Gas. Gleich kriegt ihr alle auf die Fresse. Also jetzt Freunde, gleich kriegt ihr alle mit einem schönen Song. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Jedenfalls, aber das ist komisch im Auftritt. Also wenn sie da steht und atmet und irgendwie versucht, Haltung zu bewahren und gleich geht's los und gleich mache ich hier die Ruslana für euch. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also das darf dann bitte noch anders aussehen in Turin. Ja, mir ging das zum Beispiel, habe ich gestern in Vorbereitung hier heute auf den Podcast, ist mir dann aufgefallen, sag mal, hat die eigentlich ihren Einsatz verpasst? so, hat da irgendwie zu früh und dann habe ich mir das dann nochmal von der Studioversion, dann habe ich so gedacht, nee, das soll so und das macht es auch vielfach sehr wild. Also das zumindestens, ich weiß es nicht, vielleicht ist es da auch da unten in Albanien irgendwie ein anderer Musikgeschmack und dass man so vielleicht mit so einem westlichen Gehör so denkt, das ist unharmonisch, das mag auch irgendwie sein. Aber mir, da habe ich so, hat die sich da jetzt irgendwie gerade vertan und versucht das gerade am Anfang so ein bisschen zu überspielen und nee, das soll so. Aber vielleicht wird das ja wahrscheinlich noch ein bisschen glatt gezogen, sage ich mal. Ich fand viel zu viele Tänzer auf der Bühne. Also brauchen wir jetzt, brauchen wir gar nicht die Diskussion mit den 6 Tänzern und so weiter, sondern ich finde, das ist einfach viel zu viel gewesen. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das sollte sie, muss sie ja auch, aber das sollte sie ganz dringend, das sollte irgendwie nochmal anders aufgebaut werden. Also das fand ich völlig unnötig. Ich muss sagen, als ich das Finale gesehen habe, am Ende des Tages haben sie sich in meinen Augen für den richtigen Song entschieden. Ich glaube, die anderen Sachen waren oftmals auf langen Strecken, künstlerisch und so weiter, glaube ich, alle ganz in Ordnung, bis vielleicht auf 2, 3 Sachen oder so. Die sind dann auch wirklich auf den letzten Platz gekommen. Aber ich glaube, um jetzt das Spektakulärste hat wirklich jetzt dieses Ding gewonnen. Etwas, wo man beim ESC auch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und sie ist ja auch schon ziemlich gefeiert worden, obwohl sie dann natürlich irgendwie, na, ich glaube, der zweite Beitrag war sie, glaube ich, der bekannt wurde irgendwie. Und gegenüber Bulgarien war das natürlich jetzt auch wirklich ein Highlight. Aber ich glaube, das wird auch was sein, was, glaube ich, in Turin auch gefeiert wird. Insofern, ich fand es vollkommen in Ordnung, dass das gewonnen hat. Was war denn dein Favorit? Du sagtest das gerade. Ja, ich war Team Thayer natürlich von Alban Ramoschai. Also das war viel, viel besser, viel straighter. Da war echt, also das hat mich irgendwie berührt, ohne dass ich ein Wort verstanden habe. Und das ist ja immer wirklich eine Qualität. Also der klang ja sehr, das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen, keine Ahnung, der klang ja wirklich, als käme er direkt aus der Hölle und hätte das Schlimmste überhaupt erlebt und ist ja dann auch, hatte ja auch so ein bisschen so dieses Erscheinungsbild, als wäre er ohne Klamotten in dieses Fernsehstudio gelaufen, hätte unterwegs noch St. Martin getroffen und hätte jetzt zumindest nur so einen halben Mantel noch bekommen. Ja. Yeah. Und dann da, und alles ist so schlimm und oh mein Gott und so, aber das habe ich ihm auch so abgenommen und mich hat das total berührt und ich fand das super, ich fand das einen tollen, berührenden Auftritt und ich hätte ihn super gerne in Turin gesehen, also das war was, der Vorwurf zu dem anderen mit, dass das alles durcheinander geht und so wirr und was will sie uns denn jetzt eigentlich ausdrücken oder so, da wusste ich sofort, was das für mich ausdrücken will, also das ist, der kam einfach direkt aus der Hölle, also in seinen Gefühlen und die hat er uns dargeboten und das fand ich super berührend und das fand ich super schade, dass der nicht gewonnen hat. Ja, da habe ich jetzt so moldawische Gefühle, nämlich gar nichts. Also ich konnte mit dem Song überhaupt nichts anfangen. Der ist auch, glaube ich, in der Bubble ziemlich hart auch gefeiert worden. Ich glaube, das ist ja von dem gleichen Komponisten, Marco Polo, ist irgendwie wohl wird aber mit K geschrieben, 22-jähriger Komponist, der hat beide Titel auch geschrieben. Und insofern waren die, glaube ich, auch, klar, das natürlich gehört auch immer ein bisschen so zu der Show, wenn dann so die Zweitplatzierten auf das Ergebnis warten und dann nimmt man sich so in den Arm und so weiter. Aber ich glaube, die waren tatsächlich so miteinander ein bisschen verbunden, weil das wahrscheinlich irgendwie aus der gleichen Komponistenbude irgendwie gekommen ist und jeder dem anderen das vielleicht auch dann wirklich auch gönnt. Aber natürlich möchte jeder selber gerne auch nach Turin. Und das war, wie gesagt, unterhaltsam, auch wenn es, ich glaube, das Finale selber ging ja, glaube ich, so 2 Stunden 40 Minuten. Aber da ist ja gerade mal in Sanremo gerade mal ein Titel gespielt worden. Insofern war das ja dann auch noch. Da haben wir noch nicht mal das Licht angemacht. Ja, da haben sie noch nicht mal das Licht angemacht, genau. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu Spanien. Jawohl, vamos. Spanien hat ja sich entschieden, irgendwie müssen wir es auch nochmal wieder ganz anders machen mit dem Vorentscheid. Mensch, was können wir denn da mal machen? Und da gab es bis 2006 ein sogenanntes Benidorm-Fest. Das gab es zum letzten Mal 2006 im gleichnamigen Ort. Und dieses Mal war das dann die 40. Ausgabe und haben sie gesagt, Mensch, wir machen da irgendwie auch so ein Festival, ja, keine Ahnung, so ähnlich wie Sanremo, wie Festivale I Kängis oder was sonst noch so bekannt ist in diesem Bereich. Und wir machen das auch, dass wir das natürlich im Fernsehen übertragen, dass wir zwei Halbfinals machen mit einem Finale. Das hat jetzt stattgefunden am 26. und 27. Januar und das Finale dann gestern am Samstag, den 29. Januar. Und dann sind da insgesamt, ich glaube, es waren 14 ursprünglich. Das ist ja dann wieder runtergekürzt worden auf 13, weil dort die Teilnehmerin Luna Key ihre Teilnahme kurzfristig dann zurückgezogen hat im ersten Halbfinale. Der Song Voy a Morir, weil das so viel Autotune hatte. Das war zwar im Benidorm war das erlaubt, aber wenn sie gewonnen hätte, dann dürfte sie das so beim ESC nicht aufführen und daraufhin hat sie das Ganze dann kurzfristig dann auch wieder zurückgezogen. Ja, über die Modalitäten, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben uns das ja beide sozusagen angeguckt und haben ja da immer uns gegenseitig gewhatsappt und waren ja erstmal gar nicht so überzeugt von diesem Festival. Magst du mal berichten, wie hast du das so erlebt, die zwei Halbfinals? Waren wir nicht überzeugt? Ja, nicht so, ne? Nee, wir sind ja nie von Anfang an überzeugt. Also, wir haben am ersten Abend gedacht, okay, ja. Und ich glaube, am zweiten Abend sind wir beide komplett durchgesackt. Also, ich weiß noch, wie du nach dem ersten Auftritt geschrieben hast, ja, jetzt kann es ja nur besser werden. Ich gesagt habe, das darf man nie sagen. Wir sind hier bei einem ESC-Vorentscheid. Ja. Und es wurde auch nur schlechter, ja. Und wenn ich dann irgendwie geschrieben habe, ja, was ist das denn für ein Mist? Also, nach sowas sollte sich eigentlich das spanische Fernsehen komplett löschen. Und genau dieser Beitrag gewinnt dann das Halbfinale. Also, da zweifelt man ja doch an allem. Also, ja, es war schon teilweise skurril und so weiter und so fort, aber am Ende würde ich mal sagen, sind wir glimpflich aus der Nummer rausgekommen. Ich habe nach dem ersten Halbfinale irgendwas getwittert, so ja, ist natürlich bei weitem das, was Spanien sonst so die letzten Jahre gemacht hat, natürlich sehr, sehr viel besser. Aber mich hat das irgendwie alles noch nicht so ganz gekickt und so. Dann hat mir dann irgendwie einer dann da drauf geschrieben, sag mal, bist du taub? So, das sind auch immer die Leute, mit denen man auf Twitter diskutieren sollte, die genau so antworten. Habe ich nicht. Also insofern habe ich so gedacht, ja, jeder hat ja auch so seine eigene Meinung. Ich bin da auch gar nicht jetzt so. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir im Vorfeld auch die Songs, die Studioversionen irgendwie angehört und ich war schon auch über sehr viel Material wirklich auch eigentlich ganz angetan. Ich habe so gedacht, da waren noch so ein paar Sachen dabei, die sind dann richtig auch auf der Bühne da auch krepiert. Also das war wirklich sehr, sehr schade. Aber es war natürlich, also das erste Halbfinale fand ich dagegen auch tatsächlich wesentlich besser. Und wir haben ja schon so gemutmaßt, auch schon, wo wir uns dann gegenseitig geschrieben haben, das wird ja wohl definitiv dann auch der Song gewinnen, der im ersten Halbfinale dann irgendwie weitergekommen ist. Und so ist es ja dann auch letztendlich dann so gewesen. Also wahrscheinlich haben sie die etwas geileren Songs dann auch eher in das erste Halbfinale dann gesetzt, um sozusagen auch die Zuschauer da irgendwie halt dran zu halten. Ein schönes Highlight war dann noch so, wo wir uns, glaube ich, alle gefragt haben, so, wer ist das denn? Alaska. Alaska ist ja eine Künstlerin, ja, die so in Spanien und Südamerika, glaube ich, also sowohl als Sängerin als auch irgendwo im Internet stand ganz viel so als TV-Persönlichkeit irgendwie halt bekannt ist. Und ich habe ein bisschen was verstanden, so ein paar Brocken Spanisch kann man ja immer noch so aus der Schulzeit, aber also sie hat irgendwie, ich weiß nicht, sie hatte so eine gewisse Klasse auch, so das so vorzutragen und auch bei der Punktevergabe, also die war auf jeden Fall dann schon mal die Ikone dieses Festivals und ich glaube, die sollte das bitte auch die nächsten Jahre auch weiterhin irgendwie halt auch moderieren. Das wäre irgendwie so ganz, ganz groß. Das das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, sonst hat es noch moderiert Ines Anand, das ist eine Moderatorin beim spanischen Fernsehen, soll auch Podcasterin sein, die wohl auch irgendwie so Comedy-Podcast irgendwie so macht. Was ich noch ganz witzig fand, war Maximo Huerta, ist auch Moderator und Autor, auch beim spanischen Fernsehen. Und der war eine Woche mal, 2018, Minister für Kultur und Sport in der Regierung Sanchez und musste dann aber zurücktreten, weil er auch wegen Steueraffären und so weiter irgendwie was anhängig hatte. Und dann war die Politikerkarriere nach einer Woche irgendwie auch schon vorbei. Und jetzt moderierte er dann den spanischen Vorentscheid. Das war dann das. Ja, und gewinnt wahrscheinlich nebenbei noch ein paar Jürgen Klopp-Ähnlichkeitswettbewerbe. Ja, genau, genau. Du hast ja natürlich wieder mit den Fußballaugen drauf geguckt und insofern. Ja, dann kam dieses Finale, da sind dann 8 Teilnehmer von übrig geblieben, also jeweils 4 haben sich dann für das Finale dann auch entschieden. Ja, wir können das ja schon mal sozusagen nochmal auflösen. Gewonnen hat Chanel mit dem Song Slow-Mo, ist eine Sängerin, Tänzerin, die ursprünglich auf Kuba geboren wurde, aber schon bereits ab dem 4. Lebensjahr dann in Spanien aufgewachsen ist. Und das Songwriter-Team, was diesen Song geschrieben hat, hat schon für Größen wie Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey und Nicki Minaj irgendwie zusammengearbeitet. Wobei bei der ersten Künstlerin Madonna ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt dann so ein großer Vorteil. Bei den zweiten auch nicht. Das ist keine Musik, das sind die Black Eyed Peas. Der Song es kam natürlich viele ESC-Fans gleich wieder darauf, ach ja, das ist ja wie Elina Fuera. Weil es so ist? Nee, es ist komplett diese okaye Popnummer, hört man ganz gerne und dazu so ein Sex-Sells-Tanz. Also natürlich ist es alles nicht Eleni, weil Eleni ist unerreicht und was die mit Haaren und Körper und Choreografie und so dahin gezaubert hat und dabei noch den Song so geil gesungen hat, das schafft halt auch nicht jede und das schafft Chanel jetzt auch nicht, aber es war okay, man hat gesehen, was sie wollte, es war ja auch nicht verschleiert, einfach einen okayen Popsong zu einer sexy Choreo und das war in Ordnung und wenn ich sehe, wer so dahinter gelandet ist im Klassement, bin ich auch sehr froh, dass sie das gewonnen hat. Aber ich finde diese Ähnlichkeit absolut, klar. Ja, aber ich glaube, man macht sich's ein bisschen zu einfach. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als wir zum Beispiel das Halbfinale, da musste ich dir auch tatsächlich noch recht geben. Du warst da ja auch nicht so von überzeugt und so habe ich so gedacht, ja, das ist auch, ich weiß nicht, ob das spanische Fernsehen Tonprobleme hatte. Bei einigen Songs habe ich so den Eindruck gehabt, ja, da ist irgendwie die Akustik jetzt besser gewesen im Finale. Mir ist aufgefallen, erstmal, ich habe es dann nochmal nachgeguckt, erstmal habe ich so gedacht, die hat doch irgendwie was anderes an, die hatte doch irgendwas viel Dunkleres an im Halbfinale und so war das auch, also es war natürlich noch auf sexy gemacht, aber es war, das war anders geschnitten, dieses sehr hautenge Teil und dann ist mir aufgefallen, der Auftritt hat sich auch gegenüber Donnerstag zu Samstag sehr, sehr gut verändert, also da muss noch in den dazwischenliegenden 2 Tagen müssen die, glaube ich, Tag und Nacht rauf und runter das Ding noch weiter perfektioniert haben. Und das war, fand ich, am Samstag, als sie dann auftrat, habe ich so hinterher gedacht, wow, das ist ja noch mal irgendwie obendrauf gesetzt. Von daher bin ich mal sehr gespannt, bis zum Mai ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, was da noch irgendwie halt passiert. Ich meine, na klar, das ist so eine Tanznummer. Jeder fühlt sich jetzt erinnert an Eleni Fuera, aber ich sag mal, es gab ja auch schon vorher solche Auftritte, solche Tanznummern. Und das ist natürlich, die Stimme ist vielleicht etwas dünn, sage ich jetzt mal. Aber auch das kann man sicherlich noch bis Mai irgendwie halt alles schön wurbeln. Und insofern denke ich mal, wird das, glaube ich, eine schöne Nummer und eine, ich glaube, eine besser als das, was Spanien so die letzten Jahre da wirklich auch geschickt hat. Und muss man ja auch mal. Lass Micky in Ruhe. Und was ich natürlich, wo ich sehr, sehr froh darüber bin, also mit Rigoberta und Ey Mama, da konnte ich überhaupt nicht mit umgehen. Das fand ich eine ganz schlimme Nummer. Also das war dann mit diesem Tittenglobus, ne, den man da irgendwie auch ungefähr in der Hälfte dann des Auftritts da gesehen hat, das fand ich noch ganz witzig. Da gab es dann irgendwie bei Twitter noch so ein Meme von Pixar. Da gibt es so diese Geschichte, wo dann diese Stehlampe da irgendwie dann sich da auf dieses I setzt irgendwie und dann haben sie da diesen Tittenglobus da irgendwie reinmontiert. Und ja, also das fand ich irgendwie, das fand ich nicht so gut. Wo ich noch mit hätte leben können, war, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, aber der Song hieß Tierra. Das war auf Tanchugueras. Ah ja, Tanchugueras. Und hätte ich jetzt einfach mal so gesagt, ohne ja, je Spanisch in der Schule gehabt. Ich übernehme das jetzt einfach mal so. Ich glaube, das ist bestimmt richtig. Einfach mal selbstbewusst so tun, als wüssten wir, was wir da genau machen. Also insofern. Und das war auf Galizisch. Und das war so, das war sehr folkloristisch. Hat man auch so gedacht, ja. Aber das wäre auch noch so eine Nummer gewesen, die hätte auch, glaube ich, Aufsehen erregt in Turin. Da hätte ich auch noch gut mit leben können. Also das wäre irgendwie auch in Ordnung. Aber so haben sich die Spanier jetzt tatsächlich für eine sehr feurige Nummer irgendwie auch entschieden. Und ich fand das total in Ordnung. Ja, also wer hätte gewinnen müssen? Und das muss man jetzt hier einfach nochmal sagen, ist natürlich Vari Brava. Ja, die waren auch gut. Das war diese sehr bunte Band mit diesem Disco-Sound. Und ey, Mann, da kam ein Hänge-Keyboard von der Decke, auf dem sie gespielt haben. Wie geil ist das denn bitte? Also von denen war ich von Anfang an, die waren ja auch im ersten Halbfinale von Anfang an Fan. Und aber das sagt auch alles über, wahrscheinlich auch über meinen Twitter-Account, aber generell über dieses Festival und die Wahrnehmungen überhaupt. Ich habe ja getwittert, dass ich die super finde, dass die meine Favoriten sind. Und der Tweet hatte ganz lange nur ein Like und der kam von der Band selber. Und zwar ohne dass ich sie vertaggt hatte. Also ja, ja. Und ich glaube, du hast es dann einen Tag später noch geliked, aber das sagt dann auch alles aus. Also, dass die nichts mit dem Sieg zu tun haben, war eine Frechheit eigentlich. Ich habe, also Tanchugueras waren ja eigentlich auch so sehr gehypt im Vorfeld, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war, ich meine, ja, die stellen sich dahin auch mit irgendwelchen nackten Männern oder so. Das wirkte so ein bisschen wie der feuchte Traum von Petra Mede aus Love, Love, Peace, Peace. Aber es ist so, dieser Song, der zündete für mich überhaupt nicht. Okay. Also so, der leierte so vor sich hin. Ja, Folklore ist ja alles gut, will ich jetzt auch nicht beleidigen. Aber so, da kam für mich überhaupt nichts rüber. Also der Hype hat sich mir komplett nicht erschlossen. Und Rigoberta Bandini, ganz ehrlich, also damit hätten sie sich ja echt ein Grab geschaufelt. Also abgesehen davon, dass ich den Vornamen total geil finde, ich möchte bitte auch Rigoberta heißen, das ist ja fantastisch. Aber dieser Auftritt, ja, um Gottes Willen, das war der, wo ich dir geschrieben habe, ey, das Fernsehen muss ich doch löschen, was ist denn das? Mhm. Und da habe ich es ja mal nachgeguckt, weil ich habe das auch nicht verstanden. Also das fand ich auch, man versteht das nicht. Also, die Spanier kennen sie, weil sie da wohl irgendwie auch eine Riesenkünstlerin ist und kennen dann wahrscheinlich auch den Hintergrund zum Lied. Kannte ich nicht, als ich es im zweiten Halbfinale, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, so rum. Und dachte, was ist das? Das ist so, dann sind irgendwie so, wir ziehen uns aus, aber irgendwie auch nicht, weil das ist dann so Hautfarben und es ist so. Also es will ja dann am Ende, ich habe das dann nachgeguckt, Selbstermächtigung, weiblicher Körper und so, was ja alles ein okayes Thema ist. Aber was nicht okay ist, ist Selbstermächtigung zu schlechter Musik, weil das war einfach nur ein richtig, richtig schlechtes Lied. Also es war ja musikalisch, war das ja totale Grütze. Also das muss ja dann auch irgendwie stimmen. Das war das Erste, was mich massiv gestört hat. Also wenn du so ein Thema ansprichst, kannst du das auch mit guter Musik und einem guten Auftritt machen. Unbedingt. Aber so, es war ganz, ganz, ganz scheußlich. Und dann, wenn du den schon von dir angesprochenen Tittenglobus, wenn du den auf die Bühne stellst, dann bist du einfach ein Meme für immer. Und dann hast du es auch nicht besser verdient. Und weißt du, ich meine, die kamen mit dem aufblasbaren Mond letztes Jahr. Der war schon lächerlich, ja, aber das ist ja kein Vergleich dazu. Du wirst immer in jedem scheiß ESC-Rückblick damit zu sehen sein, wie du dieses schlechte Lied leierst, was eigentlich eine gute Aussage hat, aber hatte ja Jendrik auch zum Beispiel und das war ja dann am Ende auch Grütze. Aber es ist, wie kann man denn kurz davor sein, sowas zu schicken? Ich verstehe das nicht. Und das wäre so safe der letzte Platz gewesen, weil man das einfach nicht versteht. Also, weil die Spanier mögen das verstehen, aber wenn das jemand zum ersten Mal sieht und denkt, ja, die steht da, dann wird irgendwie noch so eine schwangere Frau irgendwie auf der Leinwand so gezeigt und sie fasst sich irgendwie an die Brust und so, macht die jetzt Krebsvorsorge oder was will sie uns denn sagen? Und dann dieses schlechte Lied und dann kommt dieser Globus da auf die Bühne. Also, wer gibt denn dafür Punkte? Das ist dafür, da bist du das Gespött für immer. Also, es gibt ja diese zwei verschiedenen Arten von schlecht und auf dem letzten Platz irgendwie oder null Punkte. Also du würdest ja nie sagen, dass zum Beispiel Django McRoy, das war ja einfach ein guter und wichtiger Auftritt. Da kann der null Punkte kriegen, wie er will. Das ist ja, der ist ja absolut kein Verlierer mit dem, was er da dargeboten hat. Genau. Das ist die gute alte Kräuter-Fürth-Schule für stilvoll auf dem letzten Platz. Ja? Aber das hätte Spanien damit so derbe reingeritten und denen wahrscheinlich endgültig gezeigt, Leute, was ihr hier seit Jahren macht, das ist einfach nur Scheiße. Und wie gesagt, nix gegen dieses Thema, das ist ja super. Aber diese Umsetzung, die war so super gruselig. Und dass die kurz davor waren, das zu wählen, das hat mich fertig gemacht, ganz ehrlich. Also, da war ich so froh, der hätte auch alles andere gewinnen können. Also, da haben sie sich jetzt, glaube ich, noch irgendwie gerettet davor, das gespürt von allen zu werden. Vielleicht haben sie ja den Mond vom letzten Jahr einfach dann gewendet und haben das dann für diesen Tittenglobus ja genutzt. Ne? Das kann ja auch neu so angemalt und Nippel drauf. Genau, nochmal so ein Nippel drauf und dann war das gut. Also ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also ich fühlte mich da auch ein bisschen unangenehm berührt, muss ich da ehrlich sagen, weil das so dilettantisch irgendwie halt war. Also, ja, gucken wir mal. Damit ist ja dann auch der erste Big Five-Teilnehmer ja dann auch bekannt. Und dann wünschen wir mal Chanel irgendwie halt alles Gute und gucken mal, wie es dann so weitergeht. Ja, wir haben ja, also das sind jetzt so die Vorentscheide, die jetzt auch so passiert sind. Es läuft natürlich jetzt noch immer so weiter mit den Vorentscheiden. Was jetzt auch schon eine ganze Weile läuft, ist das norwegische Melodie Grand Prix 2022. Da hat es bislang drei Semifinals gegeben. Es gibt noch eines jetzt eine weitere Vorrunde sozusagen am 5.2. Dann gibt es die Sistes Janse, die letzte Möglichkeit heißt das, glaube ich, ne? Und das ist am 12.2. und dann gibt es das Finale am 19.2. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, wenn das dann mal gelaufen ist. Aber vielleicht noch mal ein kurzer Blick zurück auf diese drei Semis. Wie hat dir bisher das der norwegische Melodie Grand Prix gefallen? Ja, ich finde, wir müssen noch einen Schritt davor gehen. Also jetzt nicht auf diese drei Semis, sondern es wurde ja alles auch in einem Rutsch verkündet. Also so, die haben ja alle Künstler am selben Tag vorgestellt und damit auch dann alle Songs. Und das war schon so ein Downer eigentlich. Also ich gehe jetzt mal weg von dem, was danach noch kommt mit, letztes Jahr war ich so super traurig und da haben sie falsch gewählt und so weiter. Aber es war erstmal so, ich habe mir diese Liste angeguckt und dachte, okay, ich kenne von denen genau einen. Und ich kenne eigentlich ein bisschen was in der norwegischen Musiklandschaft. Also so Tix hat mir auch sofort was gesagt, letztes Jahr zum Beispiel. Und letztes Jahr waren ja noch mehr dabei, die man irgendwie so kannte. Und das war wirklich nur, ich kannte Christian Ingebrigtsen und das auch nur, weil er vor 100 Jahren mal in so einer Boyband war. Weil er jetzt irgendwie noch so Songwriter ist und so. Das hatte ich auch am Rand mitbekommen. Aber sonst kannte ich die alle nicht. Und dann hat man die mal durchgescrollt und sich mal die Songs angehört. Und das war irgendwie so, ja, das war irgendwie, das wirkte alles so wie so nette singende Influencer, hatte ich so den Eindruck. Yeah, also sehr viele Einzelpersonen, die auch auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden waren, fand ich. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern wirklich einfach, da fehlte so ein bisschen so die Vielfalt, hatte ich das Gefühl. Und alle irgendwie so, oder viele mit so Pop-Songs, dachte, ja, ist okay, aber ist jetzt auch, ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also ich finde, wenn ich ans letzte Jahr denke, da hatten die erstens größere Namen dabei und zweitens aber auch viel mehr viel mehr spannende Sachen auch. Also auch so Sachen, wo man sagte, oh ey, wenn ihr das wählt, dann höre ich euch nie wieder zu. Gab's ja auch zwei, drei Sachen, erinnere ich mich, die ich wirklich super verabscheut habe. Und aber auch Sachen, die ich derbe gefeiert habe. Und das hat mir beides eigentlich total gefehlt in dieser Auswahl. Also ich war da eher enttäuscht. Und dann können wir jetzt über diese drei Halbfinals reden, die wir jetzt schon gesehen haben. Also da war ja in dem einen die Favoritin dabei. Also es ist ja wieder so, es sind fünf vorqualifiziert und fünf kommen noch dazu aus diesen Halbfinals. Und in dem einen war die Favoritin jetzt schon dabei und hat ihren Track zum Besten gegeben, Elsie Bay. Da dachte ich mir so, ja, wahrscheinlich wird die das gewinnen, aber es ist wieder so diese jammernde Frau. Und ja, ich weiß, dass es bei dir was triggert, kannst du gleich gerne sagen, aber es war auch dieser Auftritt, sie hat sich die ganze Zeit so an den Brustkorb gefasst, ne, also so, es sollte irgendwie so angefasst wirken, aber ich dachte so, ja, was denn, nimm doch mal die Hand da weg, fällst du auseinander, wenn du dich da jetzt nicht festhältst oder so, das war auch vom Auftritt her so, ja, also, dass ich dachte, ist okay, kann man schicken, ist jetzt auch nicht peinlich, aber es ist auch echt kein Ausreißer. Und so nehme ich diese ganze Show im Moment wahr. Mhm. Und das war auch, also ich fand's, gestern fand ich auch so, dass ich dachte, boah, pf, ja, macht oder lasst es. Aber lustig war, dass ich das zweite Halbfinale, da waren einfach die vier besten Tracks, das sind auch die, die ich in der App bei mir ganz oben habe. Die waren einfach alle in einem Halbfinale. Und dann hat noch der gewonnen, das Halbfinale, den ich noch davon am wenigsten mag. Also Norwegen enttäuscht einfach nie, wenn es darum geht zu enttäuschen. Ja, also, aber das ist, die haben wirklich einen Qualitätssprung nach unten gemacht, leider, muss ich sagen. Empfindest du es auch so oder ist es jetzt nur, bin ich jetzt auch so ein bisschen noch beleidigt vom vergangenen Jahr? Ja, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich warte es jetzt tatsächlich noch ein bisschen ab. Na klar, man weiß natürlich die Songs, die habe ich mir dann auch im Vorfeld dann mal so dann gespielt. Insbesondere spiele ich sowas dann immer gerne so, wenn ich irgendwas anderes nebenbei irgendwie auch so mache, dass dann irgendwie, dass man denkt, oh, das ist ja irgendwie ganz, ganz besonders und so weiter. Mich hat es auch sehr enttäuscht. Man muss wieder das in zwei Teile sagen. Die Art, wie sie diese Show aufsetzen und so weiter, ist natürlich immer irgendwo das Gleiche. Aber das machen sie gut und das machen sie sympathisch. Ja, und das ist jetzt auch so eine Marke geworden. Und man sieht da auch, da sie ja kein Publikum haben, haben sie denn jetzt auch wieder die Zuschauer dann so im Wohnzimmer dann per Zoom dann wieder reingeschaltet und so, um dann sozusagen auch nochmal zu sehen, Mensch, die Norweger, die feiern das auch wirklich jedes Jahr irgendwie ab. Und das ist ja auch das, wo wir auch die, insbesondere die Skandinavier dann auch darum beneiden. Aber mir ist jetzt, wenn ich es jetzt mal ganz, du hast jetzt irgendwie Elsie Bay eben dann, ja, find ich ganz schön, aber das ist dann mehr aus so einer Not geboren. Also es ist jetzt so alleinstehend, würde ich jetzt sagen, ja gut, aber ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt dafür sterben würde. Also das ist jetzt nicht, ist kein Victoria-Moment. Ich gucke es mir dann an, weil es sehr kurzweilig ist. Es geht ja meistens etwas über eine Stunde und dann ist ja auch schon die Entscheidung getroffen. Das macht es dann immer ganz, ganz einfach, sich das dann anzuschauen. Aber es ist schade. Also ich möchte jetzt auch nicht auf die Schweden eindäschen. So geht es mir ja schon seit vielen Jahren mit dem schwedischen Melodiefestivalen, wo ich dann auch immer bei jedem Song schon fast wieder achselzuckend, ja und jetzt. Und so geht es mir in Norwegen jetzt dieses Jahr so ein bisschen damit. Keine Ahnung, vielleicht wollen jetzt auch im Moment die Künstler nicht in dieser Corona-Situation vielleicht bei so einem ESC antreten, weil sie Angst haben, Mensch, das fällt dann wieder aus oder weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite müssen ja Künstler auch oder Musiker auch irgendwie das Bedürfnis haben, wieder auf die Bühne zu gehen. Insofern, das weiß ich nicht, was da so im Hintergrund irgendwie der Grund ist, weil das da jetzt keine großen Namen irgendwie halt sind, wie in den vergangenen Jahren. Ne? Ja, du hast eine Chance auf Airtime, die musst du eigentlich nutzen. Ja, ne? Die ja, hast du sowieso genau, selten. Und genau. Auf der Bühne stehst du gerade eh nicht, wobei jetzt doch läuft so langsam wieder an, auch in Norwegen. Aber das würde ich eigentlich nicht als Ausrede gelten lassen. Das ist ja schon ein bisschen komisch. Ja. Ja, aber was du sagst, die Show, ich finde die auch immer noch super. Also mit diesen snackable Halbfinals sozusagen, die gar nicht so lang gehen, wo du einfach diese vier Leute vorgestellt kriegst, aus denen du einen wählen kannst und plus eben immer noch einer der Finalisten, der da auch auftritt und sich schon mal präsentieren kann und man kann schon mal so eine Verbindung aufbauen und so. Das ist toll gemacht. Und natürlich gut, die Zuschauer, das sind glaube ich nicht wirklich Zuschauer, die da eingeblendet werden, das sind immer Freunde und Familie, die im Wohnzimmer mitfiebern. Also ja, es ist dann auch besser als nix und so. Das ist aber, das ist ja wirklich fürs Fernsehen dann auch gemacht. Also die sind ja dann auch in einer kleineren Halle und die schwenken ja nicht irgendwo rum, wo dann kein Mensch sitzt oder so. Das ist ja alles ganz nett. Also die Show finde ich immer noch super, aber doch hat leider abgebaut. Mhm. Ja, vielleicht nächstes Jahr aber wieder besser. Aber ich mochte Lily Love. Also Lily Löwe wird sie geschrieben, dass sie auf Norwegisch nochmal anders ausgesprochen wird, ist ja auch witzig, weil die war für mich so der Jurn-Ersatz dieses Jahr. Also so 2 Sekunden im Bild, schon die Pommesgabel ausgepackt und ein brennendes Herz auf der Bühne und es hat wieder irgendwer von Wigwam am Song mitgeschrieben und so. Für mich hätte das durch bis Turin, war jetzt gesanglich auch nicht so doll, aber es hat, glaube ich, den ganzen Pyrovorrat von Oslo in einem Durchgang schon aufgebraucht und so. Das fand ich super. Ja. Und Steffen Jakobsen war mein zweiter Favorit. Das war dieser großgewachsene, etwas ungelenke Country-Boy. Ach so, ja, ja, ja. Wo man auch dachte, okay, besingst du jetzt die staubigen norwegischen Fjorde oder was genau ist das? Also, es passte irgendwie nicht so ganz zum norwegischen Sound, aber es war einfach ein schönes Lied, schöne Stimme und so, das hat mich dann schon abgeholt. Bisschen nervig fand ich die Fransen, der hat die ganze Zeit, oder seine ganze Band ja auch, die haben diese Instrumenten mitgespielt und hatten so Fransen an den, auch an den Ärmeln, tatsächlich auch am Unterarm. Ja. Da bin ich total nervös geworden beim Zugucken, weil ich dachte, ey, wenn das jetzt auf eine Seite schlägt, dann klingt das doch total scheiße. Theoretisch, also praktisch ja wieder nicht. Aber theoretisch, wenn es live gespielt worden wäre, hätten die Fransen da ganz schön Mist anrichten können. Aber ansonsten, ja, natürlich ist von denen niemand weitergekommen, aber das sind die Lieder, die bei mir auf der Playlist erstmal überleben. Na gut, dann gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Wir werden das dann in der nächsten Sendung dann nochmal ein bisschen ausgiebiger dann da auch besprechen. Ja, dann hattest du mir hier noch reingeschrieben, das wollten wir auch nochmal kurz anschneiden, der finnische Vorentscheid. Da sind ja 7 Teilnehmer schon mittlerweile bekannt gegeben worden. Und eine ganz bekannte Band. The Rasmus. Ja, yeah. Ich meine, ich als 80er Kind, das heißt musikalisch Teenie um die 2000er rum, ist natürlich, kennt man natürlich The Rasmus. Und das war ja auch so eine finnische Phase damals, so Him noch da. Also Him waren ja so ein bisschen Vorläufer da auch, die waren ein bisschen früher da. The Rasmus kam ja dann so. Also die gab's da auch schon, aber dass die jetzt wirklich groß geworden sind, auch mit In the Shadows vor allem, das war ja so Anfang, Mitte Nullerjahre. Und da hatte ich auch einige Alben von denen und höre ich auch bis heute gerne. Also gibt's einige Lieder, die ich mir da schon auf diverse Playlists gepackt habe und die ich mir immer mal wieder anhören kann. Und deswegen war ich sehr überrascht, als der Name dann da auftauchte für den finnischen Vorentscheid. Und ich finde den Song eigentlich auch ganz gut, Jezebel. Also, weiß nicht, was dein Eindruck davon ist, aber wurde ja dann, das haben die übrigens, bevor du jetzt gleich sagst, was du von dem Song hältst, fand ich, haben die schön gemacht. Also, die haben ja gesagt, hier, wir haben 7 Bands oder Acts oder wie auch immer für den Vorentscheid und an jedem Werktag aufeinanderfolgend geben wir einen davon bekannt. Und dann wurde immer halt ein Video dann veröffentlicht pro Tag. Und das fand ich schön, weil es ist nicht so, hier alle, bitteschön, alle Beiträge und du kriegst so 20 übergekippt oder so. Sondern man konnte sich so nach und nach jeden erschließen, das fand ich sehr schön. Und da fand ich aber auch, das haben die natürlich dann taktisch auch klug gemacht, die ersten 3 fand ich mit Abstand am besten. Und man dachte, Alter, was stellt denn Finnland für einen geilen Vorentscheid dieses Mal auf die Beine? Ja. Also danach ist es für mich so ein bisschen abgefallen, aber ich bin trotzdem noch sehr gespannt auf diesen Vorentscheid, weil ich finde, dass da spannendes Zeug dabei ist. Und wahrscheinlich war es bei denen auch so, dass der Erfolg von Blind Channel da auch noch mal so ein bisschen was in Bewegung gesetzt hat. Das ist jetzt zumindest so mein Gefühl. Vielleicht sogar bei The Rasmus auch, weil, weiß nicht, ob du dieses Video kennst, Lauri, der Sänger von The Rasmus, hat ja zusammen mit Blind Channel auch mal so eine Version gemacht von Darkside. Also ich glaube, es war auf seinem YouTube-Kanal. Und mit den beiden Sängern haben die dann so eine eigene Version eingespielt. Das war auch ganz cool. Also so, ich glaube, dass schon Blind Channel da so ein bisschen was bewirkt haben auch in Finnland und dass der Vorentscheid auch ganz geil werden kann. Glaubst du das auch? Ja, mal gucken. Also ich bin ja mehr so Team Rampampam, ne? So, also das ist ja, aber wie du schon sagst, das machen ja die Finnen, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren. Jeden Tag wird dann ein Song irgendwie bekannt gegeben. Das haben sie ja, glaube ich, damals bei Sarah Aalto irgendwie auch gemacht, wo es drei verschiedene Songs gab. Da gab es, glaube ich, jede Woche irgendwie dann. Aber alle für Sarah Aalto. Ja, das waren dann alle für Sarah Aalto. Ich glaube aber auch so bei den Vorentscheiden so gab es das, glaube ich, auch schon öfter mal. Freue ich mich auf jeden Fall auf den Vorentscheid. Mal gucken, wie sie es machen. Rasmus hat mich jetzt nicht unbedingt jetzt so vom Hocker gehauen. Werden wir dann irgendwie mal schauen. Gut, ich glaube, The Rasmus, die werden schon abliefern. Ob es dann reicht, dann werden wir dann mal schauen. Ja, wir werden in den nächsten Folgen dann natürlich noch mal weiter über die Vorentscheide irgendwie halt sprechen. Ihr sagt euch dann immer so, sag mal, wo kann man das denn irgendwie halt sehen? Wir stellen euch dann auf unserer Seite escgreenroom.de auch immer eine Seite zur Verfügung, die nennt sich da ESC Live. Haben wir benannt auf dem Weg nach Turin. Und da sind dann jeweils die Termine und dann auch die dazugehörigen Livestreams zu den Shows, sodass ihr dann auch eure Lieblingsshow dann auch dort verfolgen könnt. Also ihr müsst nicht lange im Internet nach irgendwelchen Livestreams suchen, sondern wir stellen sie einfach für euch einfach da auch mal so zusammen. Dann nochmal ein kurzer Blick auf den Eurovision Song Contest 2022. Nochmal zur Erinnerung, der wird stattfinden. Erstes, zweites Semifinale am 10. und 12. Mai und das Finale am 14. Mai, alle drei natürlich in Turin. Weil ja Måneskin 2021 für Italien gewonnen hat, wird das dann natürlich in Italien auch ausgerichtet. Wir haben schon bereits eine Neuigkeit in Sachen Motto. The Sound of Beauty heißt dieser Song Contest oder ist das Motto dieses Song Contest ist so ein bisschen, was war das jetzt, so Schallwellen nachempfunden, sieht man dann so auf diesen Grafiken und das hat so ein bisschen so eine Anmutung wie irgendwelche Plakate aus Anfang des 20. Jahrhunderts von irgendwelchen Produkten oder von Autofirmen und so weiter. Das richtige Logo ist noch nicht bekannt gegeben worden. Jetzt hat man also nur diesen Claim im Moment bekannt gegeben. Ich finde es eigentlich ganz harmonisch und eigentlich gut anzusehen. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ja, gut, jeder ESC muss sich jetzt irgendwie auch ein Motto oder auch ein Design irgendwie halt überlegen. Und irgendwann gehen ja geht ja so ein Motto dann auch irgendwann aus, weil man sagt, ja Mensch, das hatten wir schon. Was wollen wir denn noch alles so mit Come Together und weiß ich nicht, geh wieder weg oder kommt alle rein oder was da immer halt so ist. Aber das ist natürlich auch für so eine Identifikation eines solchen Wettbewerbs ja auch irgendwie halt wichtig. Wie findest du den Claim, Sonja? Sound of Beauty? Weil ich gerade nur geh wieder weg ist geil. Also, wenn ich mir so ESC-Mottos überlegen müsste, oh, das wäre fantastisch. ESC 2023, lasst mich doch alle in Ruhe. Ja, genau. Was soll das Ganze oder so? Ja, genau. Oh nee, nicht schon wieder. Ja, aber man hat ja immer so, dass man, also ich glaube, wir springen ja selten irgendwie in die Lüfte und sagen, ah ja, geil, das Motto irgendwie halt so, aber immer so Glückskekse. Ja, aber es ist jetzt auch nicht, wo man jetzt sagen will, oh, was haben die denn da? Also da gibt es, glaube ich, so andere Mottos irgendwie aus vergangenen Jahren, wo ich so dachte, oh, was soll das denn jetzt irgendwie halt? Also insofern Ich bin so ein bisschen hängen geblieben, weil so, ach, Beauty, ich finde so Schönheit, ich weiß nicht, also ich habe mir im ersten Moment gedacht, umgedreht fände ich es viel besser. Also statt The Sound of Beauty einfach The Beauty of Sound. Mhm. Weil, also, darum geht's ja. Und es ist ja nicht, wie klingt Schönheit und was weiß ich, Schönheit, da brauchen wir ja auch wieder nicht drüber diskutieren, was auch immer, ja. Aber das haben sie ja scheinbar so ein bisschen deswegen gemacht, weil sie da ja auch die Länder hinten dran packen wollen, oder? Das habe ich jetzt so 2-3 Mal in irgendwelchen, weiß gar nicht, Tweets oder so gelesen, dass sie dann dieses Wort Beauty dann ersetzen. Also was weiß ich, wenn es jetzt um den deutschen Vorentscheid geht, ist es dann am Ende The Sound of Germany. Ja, okay. Also so, dass man damit so ein bisschen spielen kann. Dann ist es natürlich wieder ein bisschen sinnvoller, aber ich hätte mir am Anfang gedacht, The Beauty of Sound ist doch, oder? Also The Beauty of Music, wie auch immer. Also dass das irgendwie so, das, naja, man kann froh sein, dass sie nicht Rock'n'Roll Never Dies oder Mamma Mia oder sowas genommen haben. Von daher ist es schon okay. Und das Design ist halt auch sehr klassisch, ne? Also da knallt einem ja nichts entgegen in den Farben oder so. Das ist okay, kann man so machen, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich glaube, es spiegelt sich so ein bisschen wieder, weil man kann ja wirklich sagen, Italiener haben es halt drauf, was Kunst, was Essen, was Mode, was auch Musik irgendwie angeht. Und ich glaube, das ist so ein, das ist dann so eine schöne Antwort da drauf irgendwie. Wahrscheinlich muss man jetzt auch tatsächlich noch das Logo dazu irgendwie sehen und dann sieht man, glaube ich, ob es passt. The Beauty of Sound, das wäre ja eigentlich auch ein schöner Titel für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge. Können wir uns ja nochmal überlegen. Vielleicht fällt uns dann auch denken was. Wieder alle werden das falsch rumgeschrieben. Ja, genau, genau. Ist doch gut. Dann, ich wäre eher dafür, was du vorhin gesagt hast, dass wir das mit reinpacken, so The Beauty of Komponistenbude oder so. Ja, könnten wir auch machen, genau. Das besprechen wir nochmal. Ihr werdet es jetzt schon wissen, genau, wenn ihr. Genau, wir wissen es noch nicht, aber ihr wisst es dann schon, wenn ihr das jetzt hört. Genau. Ja, dann, das ist ja, da braucht man jetzt auch das nicht so, nicht jetzt so runterrasseln, aber es gab jetzt am 25. Januar im Turiner Rathaus gab es das sogenannte Allocation Draw. Das war die Auslosung der beiden Halbfinals, also welcher der Teilnehmer wird in welchem Halbfinale beziehungsweise auch in welcher Hälfte in dem jeweiligen Halbfinale dort stattfinden, bis auf natürlich die Big Five, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien und Italien. Stimmt, Italien ist ja eigentlich Big Five, also werden wir ja dieses Jahr gar keinen Gastgeber haben. Letztes Jahr hat man ja auf diese Auslosung verzichtet. Ja, Gastgeber haben wir ja hoffentlich. Ja, aber der Gastgeber ist ja gleichzeitig Big Five. Ja, klar. Und da hat man jetzt sozusagen die Auslosung gemacht. Man hat auch die Auslosung gemacht, wo die einzelnen Big Five-Länder dann auch abstimmen dürfen. Dürfen sie im ersten Halbfinale oder im zweiten Halbfinale? Im letzten Jahr hat man ja darauf verzichtet, wegen Corona und weil es ja identisch die gleichen Teilnehmerländer waren wie 2020. Und dann hat man gesagt, Mensch, dann übernehmen wir die Auslosung einfach von 2020. Das ging ja dieses Mal nicht, weil ja unter anderem Montenegro jetzt irgendwie neu dazugekommen ist. Dann hat man das jetzt einfach dann nochmal gemacht. Das ist eigentlich immer sehr unspektakulär. Wir setzen euch das nochmal so in die Shownotes. Also sind dann immer zwei Moderatoren, in dem Falle war es da dann auch so. Und die losen dann aus verschiedenen Töpfen. Man kennt das ja auch so ein bisschen auch bei den Auslosungen beim Fußball. Und die haben das dann sozusagen ausgelost. Deutschland darf beim zweiten Halbfinale mit abstimmen. Ich glaube, dürfen wir. Nee, wir können leider auch unseren österreichischen Kollegen dann auch keine Stimmen geben. Genau, Schweiz und auch Österreich sind im ersten Halbfinale. Das heißt, die müssen alleine klarkommen. Und und da werden wir dann mal gucken. Wir haben auch auf unserer Seite escgreenroom.de haben wir auch eine Liste mit den Teilnehmerländern. Da ist dann auch jeweils, wenn es dann schon bekannt ist, auch das Video bzw. der Song, wenn er bekannt ist. Das wird also stetig immer aktualisiert. Und insofern könnt ihr da nochmal drauf schauen und da wisst ihr dann ganz genau, wann welches Land in welchem Halbfinale dort stattfindet. Und wir gucken uns noch mal ein bisschen Musik aus dem ESC-Land an. Du hattest dir da ja auch ein paar Sachen schon rausgesucht, ne? Ja, habe ich. Weil jetzt gerade kürzlich ein bisschen was Spannendes kam. Also für mich jedenfalls spannend. Hoffe für dich und für alle Zuhörenden auch. John Steers, mein erklärter Liebling, hat eine neue Single rausgebracht. Und es ist eigentlich so die echte. Also es ist. Er hatte ja dieses Duett mit Arilena Ara. Das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen oder bei meinem letzten Mal. Aber jetzt ist es wirklich eine neue Single von ihm und die erste richtige seit seinem ESC-Auftritt halt. Silhouette heißt sie, ist auch wieder französisch. Und ja, es ist eigentlich genau das, was man von ihm erwartet. Ist wieder super stark gesungen und super stark aufgebaut. Und ja, eigentlich genau wie seine ESC-Tracks. Also es erreicht mich wieder komplett. Und also packen wir natürlich, oder haben wir ja schon auf unserer Aftershow-Liste, die du gleich nochmal anteasern darfst. Aber was daran jetzt auch noch besonders ist, geschrieben oder angefangen zu schreiben, hat er schon im vergangenen Sommer. Und zwar hat er den jetzt unter anderem geschrieben zusammen mit Duncan Lawrence und seinem Verlobten Jordan Garfield. Also mit Duncan Lawrence Verlobten, nicht mit John Steers Verlobten. Und also die waren wohl zusammen irgendwie beim Songwriting. In Schottland muss es gewesen sein, wenn ich da seine Stories dazu richtig gedeutet habe. Und da sind wohl die ersten Ideen dafür entstanden. Und es war wohl am Anfang auch ein englischer Text, mal wieder. John, wenn du das hörst, viele Grüße, darfst du gerne mir wieder den englischen Track zukommen lassen. Ich stelle ihn online. Ja, und dann hat er damit weitergearbeitet. Und jetzt sind natürlich auch Duncan und Jordan da auch offiziell mit als Songwriter aufgeführt für Silhouette. Das ist natürlich spannend. Spannende Kooperation und ja, super Lied. Also gefällt mir ja, schöner Song, gut. Ja. Mhm. Kann man gar nicht mehr dazu sagen. Ist einfach ja. John, ne? Ja. Also. Ja, ja. Also das ist, er hat einfach eine unglaublich tolle Stimme. Er liefert wieder ab und das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Ist wahrscheinlich auch eine sehr außergewöhnliche Stimme, wie man sie, glaube ich, auch selten irgendwo findet. Und das kann man sich sehr, sehr gut anlesen. Ist natürlich oft eher so ein bisschen melancholisch oder gibt's jetzt nicht so viel lustige Sachen von ihm, aber das kann man wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gut hören, ja. Und was das Zweite, was mir aufgefallen ist, kam am selben Tag raus, zufällig, kam irgendwie bei mir per Mail an, Lake Malawi, kennst du natürlich auch noch, Friend of a Friend, ne? Diese Band und es ist ja eine dreiköpfige Band, aber hauptsächlich läuft das ja alles über Sänger Albert. Den hatten wir ja auch noch so vor Augen, ne? Also der hatte ja eine super Präsenz einfach auf der Bühne auch und die haben super was ausgestrahlt. Und da gab es einen neuen Song, der heißt Spinning. Ist auch witzig, irgendwie inspiriert davon, dass seine Mutter gesagt hat, hier, komm doch mal mit in meinen Spinning-Kurs und so. Und dann sind sie zusammen dahin gegangen und dann hat er darüber so oder davon ausgehend angefangen, dieses Lied zu schreiben. Und ist auch einfach wieder super entspannt und lustig und man sieht ihn da im Video rumstolpern, nach seinem Fahrrad suchen und ja, einfach schön. Das ist einfach wieder dieses schöne Indie-Gefühl, was man von denen so bekommen hat auch wenn die jetzt nicht so viele Televoting-Punkte bekommen haben, aber irgendwie war das ja doch so ein Lächelmoment, den man da hatte bei diesem Auftritt. Hat, glaube ich, jeder noch vor Augen, das war ja auch so bunt und alles ja, und so, ja. Und das setzen die fort. Und was da auch noch mit in der Meldung war, das soll jetzt der Anfang sein und bald soll es ein Debütalbum endlich geben, weil bisher war das tatsächlich nur Singles. Sehr schön. Bin ich auch mal gespannt. Ich bleibe dran. Sehr schön, sehr schön. Hast du auch gehört? Oder? Ja, ich hab's auch gehört. Hat mir auch gefallen. Das haben wir auch ganz oben auf unserer Spotify-Playlist ESC Aftershow. Und ich hab's mir auch angehört. Fand ich großartig. Fand ich auch ganz schön. Ohne dass ich da jetzt noch was dazu, so großartig dazu sage. Manisha hat irgendwie, ich glaube, Samstag oder Freitag auch eine Single rausgebracht, Sea Line Woman. Das ist auch so ein Lied, was wirklich schön nach vorne geht. Also ich hatte gestern Moldau, ich hatte Manisha. Also es war wirklich, da ging gestern bei mir am Schreibtisch hier so ein bisschen die Party ab. Also fand ich irgendwie auch ganz schön. Packen wir euch auch noch mal auf die ESC Aftershow Playlist. Ich hab's tatsächlich nicht gehört, aber dürfte ein Cover von Nina Simone sein. Ja, müsstest oder? Du, also ich kannte es nicht, aber ja, hör mal rein, vielleicht ist das tatsächlich eins, das wusste ich jetzt nicht so. Manisha hat so in den letzten, die bringt immer so alle Vierteljahre immer irgendwie was raus. Jetzt zwischendurch, letztes Jahr hatten wir kurzzeitig da auch was auf der Playlist, also ich nehme die immer, eigentlich wenn die was Neues haben, nehme ich die alten Sachen dann auch immer raus, damit da auch so ein bisschen so Fluktuation da irgendwie halt so drin ist und die Liste nicht ganz so lang irgendwie halt wird. Aber alle, die mal auf einer ESC-Bühne gestanden haben oder für 2020 vorgesehen waren beim ESC, die finden da auch statt. Und immer wenn ich so einen kleinen Alarm kriege, Mensch, hier, der hat auch wieder einen neuen Song, dann packen wir das da irgendwie halt auch. Ich müsste das übrigens mal freigeben, dass du da auch rankommst. Irgendwie, man kann das ja jetzt, glaube ich, bei Spotify auch irgendwie das offen geben. Dass, mal sehen, wie lange die Freigabe dann dauert, ey. Ja. Was ich da alles drauf werfe. Ja, wobei ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo habe ich neulich falsch geklickt und dann hat irgendein, ich weiß nicht, ob das ein Bot war oder so. Ich denke so, was sind da für Lieder drauf? Was ist das denn? Und ich hatte irgendwas auf gemeinsame Liste irgendwie. Ich wollte eigentlich auf Veröffentlichen oder so gehen. Und dann hat da irgendjemand Songs da drauf gepackt. Auch an die oberste Liste. Ich so, was ist das denn jetzt? Irgendwie eine Susanne oder so. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwie war. Habe ich dann erstmal wieder rausgekickt und habe den Haken da wieder weggemacht. Seitdem ist es, also irgendwie habe ich mich verklickt und es dann wohl für jedermann freigegeben. Und da hat sich dann irgendwie jemand und hat da so die Spielregeln nicht so ganz verstanden, was diese Playlist da irgendwie. Susanne, wir finden dich. Ja, genau. Aber auf jeden Fall ist das dann halt so. Aber das will ich nicht abkürzen. Du hattest noch vom Eurosonic Festival noch was zu erzählen zu einzelnen Künstlern. Ja, genau, das hatte ich hier noch aufgeschrieben, weil es gab ja so ein bisschen ESC-Bezug dann auch. Den hatte ich ja auch vertwittert, dass da einige aufgetreten sind. Also erstmal noch mal ganz kurz, wir haben es hier zwar schon öfter besprochen oder ich habe es hier schon öfter erzählt. Eurosonic Festival eigentlich in Groningen jedes Jahr im Januar, so für 4 Tage. Und es besteht halt daraus, dass es ganz viele, ja, so Panels oder irgendwelche Runden gibt, bei denen man zuhören kann über Musikthemen. Also es ist dann eher so ein Branchentreffen, das tagsüber. Dann nachmittags, und meistens wird man so von Labels auf irgendwelche Showcases eingeladen, kriegt dann irgendwie Häppchen und Getränke und dann wird einem so die neuesten Acts werden einem präsentiert, die spielen ein paar Songs und dann abends ist halt so Clubfestival, wo sich dann auch jeder nochmal Karten für kaufen kann, also nicht nur aus der Branche, sondern dann wirklich Festival und man macht dann Clubhopping und kann sich raussuchen, wen will ich alles sehen, wer tritt wo auf und so, was kann ich mir da alles zusammenstellen, damit ich so viel sehen kann, wie ich will und so. Ja, vor 2 Jahren hatte ich da ja Jon Ola Sand getroffen, das hatte ich ja hier auch dann ausführlich berichtet. Und ja, also das war dann jetzt natürlich wieder online. Ich hatte eigentlich geplant, da hinzureisen, wie jedes Mal, aber sie haben es schon im letzten Jahr online gemacht und eigentlich haben sie es auf die gleiche Art wieder gemacht. Also gut, von dem Branchengedöns brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen, das hatte ja jetzt nichts mit ESC zu tun, dadurch, dass auch das Ding erstmal aus den Niederlanden jetzt endlich wieder abgewandert ist nach 2 Jahren. Aber so diese Künstler, manchmal treffen die ja auch so in diese Richtung, dass man sagt, das sind so Aufstrebende, die man mal irgendwie genau bei so einem Festival dann auch mal zeigen kann. Und da waren diesmal dann auch welche dabei. Und es ist halt dann halt nicht so, dass man in Clubs irgendwie die eine halbe oder eine Dreiviertelstunde sieht, sondern es waren Slots auf verschiedenen Online-Kanälen, wo sie dann entweder 10 oder 15 Minuten Zeit hatten und was einschicken. Also die meisten haben was eingeschickt, manche haben auch vor Ort dann auf einer Bühne was eingespielt oder so, aber die allermeisten haben halt was eingeschickt und bei sich im Studio oder wie auch immer dann was gespielt. Ja, und es gab Bands mit ESC-Bezug. Zuerst mal gab es auch Judy, auf die ich mich sehr gefreut habe. Also hatten wir eben schon angesprochen, aus der tschechischen Vorauswahl, die es dann nicht geschafft hat. Die aber auch so was super Künstlerisches auf die Beine gestellt hat, mit Tänzern dabei. Und hat zwar ihren Song aus der Vorauswahl nicht gespielt, aber das war wieder super artsy sozusagen. Und doch habe ich mich nochmal geärgert. Ich dachte, wow, mit der hätten sie wirklich einen guten Fang gemacht für den ESC. Und ja, haben sie liegen lassen, okay. Dann als nächstes waren The Black Mamba dabei. Da müsstest du eigentlich große Ohren kriegen, du bist ja ein großer Fan. Und das war irgendwie niedlich, weil die haben sich auch aus so einem Studio irgendwie das eingespielt. Und es war witzig, weil die waren so funky. Also die klangen irgendwie so gut gelaunt und alles. Und das war ja wirklich ein sehr ruhiger Song beim ESC und mit diesem Schwarz-Weiß auch und so. Und den haben sie dann auch jetzt nicht gespielt bei diesem Mini-Showcase, sondern wirklich so funky, gute Laune und irgendwie, ja, hat Spaß gemacht. Gute Band einfach, ne? Und Stichwort gute Band, Go A waren auch dabei. Und Alter, deine Lieblingsband. Das war wirklich, also so jetzt, ja, naja, nach 2 Jahren bin ich so zermürbt und die Stimmen in meinem Kopf sind noch schriller als das. Und ich finde das mittlerweile ganz geil, muss ich gestehen. Aber die haben halt, das waren 2 Lieder, aber das war aus so einem, ich weiß wirklich nicht, wo es in echt war. Müssen wir mal schauen, ob das irgendwo inzwischen, weil ich glaube, sie haben es auf ihrem YouTube-Kanal auch selber hochgeladen, wo das überhaupt war. Aber es war sonst sah aus wie so ein kleiner Bunker oder so ein kleiner alter Club irgendwie, auch mit Fans vor Ort tatsächlich, also wirklich so klein, aber es waren Leute da Und dann sind die da aufgedreht, das war wirklich so der Endzeit-Rave. Ja, also, ja. Total geil mit natürlich auch Schumm und dann noch einem anderen Track. Und am Ende mit diesen paar Leuten da in dem Club irgendwie noch so Stage-Diving, was ja dann in Form von Katharina ist, irgendwie mit ihren Flügeln ausgebreitet, lässt sich von der Menge tragen und so. Das war ja ganz fantastisch. Also das können wir auf jeden Fall verlinken, weil sie es auch selbst hochgeladen haben bei sich. Das war geil. Und dann gab es noch Cyan Kicks. Die hatten wir eben noch nicht angesprochen, die sind im finnischen Vorentscheid dabei und da auch einen meiner Favoriten, muss ich gestehen, mit Hurricane. Die haben auch nicht Hurricane gespielt, aber hatten auch, glaube ich, waren es 10 Minuten, aber die haben glaube ich, auch mehrere Songs gespielt. Und das war einfach so gute Rockmusik, man hat gemerkt, dass sie das auch live können und so, also das hat richtig auch Bock gemacht auf den finnischen Vorentscheid. Und als allerletztes, das war dann bei der am letzten Tag bei den niederländischen Künstlern, Künstlerinnen, Estine. Mhm. Haben sie, glaube ich, Estine beim letzten Mal ausgesprochen, wie auch immer. Aber Estine heißt ja, glaube ich, die niederländische Kandidatin, die schon feststeht, aber von der wir noch keinen Song haben. Und da warten wir irgendwie auch immer noch drauf. Die hatte das, soweit ich das gesehen habe, wirklich auch in Groningen eingespielt, also da vor Ort. Okay. Und das war schon ganz spannend. Also wir hatten ja so ein bisschen auch schon beschrieben, dass sie so Rapperin auch ist. Also es war auch wirklich so ein Mix aus Sprechgesang und aber auch so ein bisschen poppig, also auch so ein bisschen Pop-Instrumente auch mit dabei. Und das war schon sehr spannend. Also ich glaube, das kann schon echt was Gutes werden. Mhm. Was mir bei ihr so ein bisschen Sorgen macht, wenn ich das jetzt so gesehen habe, die wird alleine oder mehr oder weniger alleine, Fokus halt auf sie, eine Bühne ausfüllen müssen, die richtig groß ist. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sie das macht. Okay. Weil die Lieder aufbauen und so, da kann schon was drin sein, ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil es soll ja in Landessprache auch sein und auch ihr Auftritt da war in Landessprache. Da muss natürlich auch was rüberkommen, aber da bin ich wirklich gespannt, wie sie das als eher zarte Person dann so auch diese große Bühne ausfüllt. Da ist einerseits Potenzial, aber auch Gefahr, finde ich. Und deswegen waren das jetzt, hast du jetzt gehört, das sind irgendwie Leute aus Vorentscheiden, Leute, die schon feststehen, Leute, die mal aufgetreten sind und so. Das zeigt einerseits, wie gut dieses Festival besetzt ist. Und andererseits aber auch, was man da alles, in welche Richtung man sich da den Kram angucken kann. Und von daher fand ich das jetzt schon spannend, die ganz in ihren eigenen Settings teilweise da zu sehen. Und kann man ein bisschen was verlinken auch davon. Ja, das machen wir auf jeden Fall, damit ihr dann auch nachvollziehen könnt, irgendwie, worum es da genau geht, weil wir ja hier im Podcast leider keine Musik spielen dürfen. Wir haben, wie gesagt, diese Songs von ESC-Teilnehmern auch auf unserer Playlist ESC Aftershow. Und wir haben uns jetzt nochmal aufgemacht, auch schon einige weitere Playlists anzulegen. Da haben wir jetzt eine extra Seite, die da auch Playlist heißt. Und da haben wir von dem einen oder anderen Vorentscheid tatsächlich entweder vollständig oder in Teilen sozusagen da auch schon mal abgelegt. Vielleicht an der Stelle, was ich eigentlich bisher noch nie gemacht habe, tatsächlich mal die Line-Up vom portugiesischen Festival de Canção irgendwie euch mal anzuhören. Da sind richtig gute Sachen dabei. Schon sehr moderne, sehr chillige Sachen. Kann man super nebenbei irgendwie auch gut hören. Und da sind richtig gute Sachen irgendwie halt dabei. Und ich glaube, das werde ich mir mal auch noch mal anschauen. Und wie gesagt, da könnt ihr euch auch schon mal in den ein oder anderen Vorentscheid auch so ein bisschen reinhören. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns da irgendwie auch folgen. Vielleicht Thema Spotify. Seit einiger Zeit gibt es auch die Möglichkeit, Podcasts auch Sterne zu vergeben. Und wenn ihr uns vielleicht einen kleinen Gefallen tun könnt und euch gefällt dieser Podcast, dann lasst doch mal gerne bei Spotify, beim ESC Green Room, den gibt es dort auch, vielleicht auch mal den ein oder anderen Stern, vielleicht auch 5 Sterne. Das würde uns natürlich auch für die Sichtbarkeit, würde uns das ein bisschen helfen. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Und natürlich seid ihr auch aufgefordert, uns auch Kommentare, wenn ich irgendwie heute Quatsch erzählt habe, nee, das war doch ganz anders, das war doch so und so, dann schreibt uns das gerne, entweder Kommentar unter dem Beitrag oder ihr schreibt uns per Twitter an, per Facebook, per Instagram. Das wird uns schon irgendwie auch erreichen. Ich glaube, dann sind wir auch ein bisschen am Ende und Wenn du nicht noch irgendwas auf dem Zettel hast, was du unbedingt jetzt heute noch erzählen musst. Mein Zettel ist leer gequatscht. Ja, das ist doch wunderbar. Der Zettel ist leer gequatscht und dann würde ich sagen, dann machen wir auch den Sack zu. Das war ganz dringend nötig, dass wir nach so langer Zeit wieder zusammen über den ESC gesprochen haben. Da hat sich ja einiges angesammelt und wir sind heute auch tatsächlich ein bisschen hier durchgeritten. Also wir könnten auch noch über diesen American Song Contest, das werden wir dann auch noch mal in einer der nächsten Ausgaben noch mal ausführlicher auch noch mal behandeln, wenn man da vor allen Dingen auch noch ein bisschen mehr vielleicht weiß. Aber das vielleicht dann in einer der nächsten Folgen. Sonja, ich verabschiede mich auch dann schon mal von dir. Das waren wieder sehr erhellende 2 Stunden. Und dann gucken wir mal, was uns die nächsten Monate, die nächsten Wochen dann auch so im ESC-Land irgendwie halt so betrifft. Ne? Das machen wir. Also Sonja, bis dann. Tschüss und auch euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Zuhörer. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Tschüss. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handle ESC Green Room zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben.